Friday Night, 8 p.m., The Space Monkeys, ah, hier. Guten Abend. Hallo, hallo, hallo. Das war Englisch. Von der Maus. Ja, wir reden ja heute übers Fernsehen. Da ist so ein Intro, gerade auch für unsere internationalen Zuhörer, vielleicht eine gute Einführung. Schweizer und Österreicher meinst du das? Well, the people reading us from the subtitles, you know. Wissen die meisten nicht, dass der Babon sich sonntagsabends dann hinsetzt, nach jedem Stream und noch Untertitel auf Englisch, Slowakisch, Mandarin und Finnisch. Was Tagalog? Finnisch, genau. Oh, Finnisch noch, ja. Muss sein. Ja. Ja, können unsere Öffentlich-Rechtlichen natürlich nicht leisten. Sind die alle vom Öffentlich-Rechtlichen, die da sind? Nee, der Thilo Jung nicht, ne? Nee, der nicht, ja. Der ist nur so ein bisschen. Der ist von. Nee, Moderator ist der Restle. Steht da unten. Ah ja, steht er da auch. Thilo ist von Dumm und Naiv, seinem Blog. Und wer ist Christine Strobel? Ich meine, die Reschke kenne ich, den Jungen kenne ich. Ja, ist nicht die Strobel, die wir sonst immer haben. Ja, ja. Das ist nicht die Chefin Strobel, ne? Die Chefin Strobel gibt's auch. Ich kenne nur die Chefin der Marxisten Strobel. Ja, ist die mit vorne? Das ist Natascha. Okay. Uff. Aus Österreich. Ja. Aus Österreich. Heute zugeschaltet. Ja, wer ist denn Christina Strobel? Weiß das einer oder muss man das gucken? Ja, ich weiß, das müssen wir erstmal nachgucken. Ich gucke das mal. Okay, ja, gute Idee, dass wir uns das mal beibringen lassen. Ja, die sagen uns das sicher auch. Der Restle klärt ja immer auf. Medienmanagerin. Deutsche Juristin und Medienmanagerin. Programmdirektorin ARD. Also DGTO-Film, Südwestrundfunk. Öffentlich-rechtliches Gewächs auf jeden Fall. Liga der außergewöhnlichen Framer, sagt Abakan. Da ist uns ein Titel verloren gegangen, glaube ich. Aber schauen wir doch mal, was die Republika uns zu bieten hat. Wird das noch mit Titeln, die mit Fragezeichen enden? Wir werden normalerweise mit Nein beenden, beantwortet. Also, dass die jetzt auf die Idee kommen, dass der Journalismus an sich ein Auslaufmodell wäre, das ist ja auch nicht von, dafür ist auch nicht von auszugehen. Ne? Ja, also, naja, aber andererseits ganz dicht ist der Journalismus auch nicht mehr. Dass es ausläuft, ja. Also es läuft aus, weil er nicht dicht ist, ja. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall, der Titel für die, die nur zuhören, lautet Monitorforum, Hauptsache jung, Hauptsache laut. Auslaufmodell Journalismus, Fragezeichen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen beim Monitorforum. Wir sind zum vierten Mal auf der Republika. Und ich freue mich, dass es jedes Mal rappelvoll ist, auch dieses Mal. Das zeigt, dass das Thema Journalismus und die Zukunft des Journalismus in Zeiten der Digitalisierung ein Thema ist, das viele zu Recht interessiert, allgemein interessiert, insbesondere aber auch die Zukunft des Journalismus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk interessiert. Genau darüber wollen wir nämlich heute sprechen, vor dem Hintergrund der Digitalisierungsbemühungen von ARD und ZDF, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, hat sich vieles verändert, ist dabei, sich vieles zu verändern. Und die Frage, die wir uns heute hier stellen wollen, ist, Hauptsache jung, Hauptsache laut, Auslaufmodell Journalismus, gerät da möglicherweise ein seriöser, hintergründiger Journalismus unter die Räder, weil New Journalism das Ding der Zukunft ist. Ich freue mich sehr, dass ein tolles Podium heute beisammen ist. Christine Strobel ist dabei, die Programmdirektorin der ARD, sozusagen die Frau für das große Ganze, nicht nur für das lineare Angebot der ARD, sondern auch für die digitalen Angebote und insbesondere für die Mediathek. Ich muss sagen, eine Gitarre. Dann ist bei uns eines der Gesichter in der ARD für investigativen, hintergründigen Journalismus. Anja Reschke, die Frau, die nicht nur für Panorama zuständig ist, sondern Hintergründiges. Sie macht ein fucking Unterhaltungsformat mit politischem Einschlag. Ja, alter Schwede. Ja, und mit Unterhaltungen, die man nur mag, wenn man Ja, ja, das ist ja in der ARD. Wenn man das Gleiche gefunden hat beim Googlen, ne? Wie sie. Sondern auch für Extra 3, für Steuerung F, also auch digitale Angebote und jetzt auch auf ganz neuem Terrain unterwegs mit Reschke Fernsehen. Hallo Anja, freut mich. Hallo Anja, das ist mein Studio. Wir sind doch zusammen im Auto gekommen. Und dann haben wir uns natürlich auch einen Kritiker von der Seitenlinie natürlich eingeladen, den viele sicher kennen, Thilo Jung, nicht mehr ganz so jung und schon gar nicht. Ja, ihr habt euch einen geholt, der noch marxistischer ist als ihr. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen schon wieder, aber ich finde es ja wohl voll lächerlich, sich jemanden. Ja, und um hier unseren Gottesdienst mit uns zu feiern, habe ich Bruder Erwin aus dem anderen Kloster eingeladen, damit wir auch mal was anderes sehen. Ja, klar. Oh. Nicht naiv, der das öffentlich-rechtliche Fernsehen bei Aufwachen-Podcast und in ganz anderen Formaten kritisch aufs Korn nimmt und der zeigt, dass man mit 6-stündigen Interviews ganz trocken Reichweiten erzielen kann. Hallo Thilo, freut mich, dass du da bist. Ja, über Digitalisierung sprechen wir, über Digitalisierung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen wir. Christine, die ARD 2030 ist ja so eines der Ziele, auf der wir alle zusteuern. Im WDR nennt sich das WDR 2025. Was ist das Ziel, was die ARD genau damit Moment verfolgt? Moment mal. 2030 heißt beim WDR 2025? Das gibt doch nur Durcheinander. Die kriegen doch keine Termine mehr geregelt. Was? Ich meine, ja, das ist natürlich aber auch total wichtig, sich so klingende Namen zu geben wie ARD 2030 oder Great Reset oder. Klingt, dann sollten Sie jetzt eine Propagandaveranstaltung einloten oder so. Oh. Mit Informationen darüber, was als nächstes geplant ist, ist das spannend. Hoffentlich bleibt es nicht dabei. Ja, wahrscheinlich ist es am besten, wenn du deine Pläne so früh wie möglich hast, weil dann kannst du direkt zu der komplett unabhängigen KEF gehen. Das sind ja die den Rundfunkbeitrag festlegen. Und dann kannst du sagen, oh, wir haben so viel vor, wir brauchen dringend Geld. Und dann sagen die, ja, das braucht ihr ja, sonst könnt ihr das ja gar nicht machen, was ihr alles vorhabt. Das wichtigste Ziel ist, dass wir ein Angebot für die ganze Bevölkerung machen. Also ich glaube, das prägt uns alle. Wir wissen, was das klassische Fernsehen mal war, eben nicht mehr diese Funktion einnimmt, sondern dass Menschen unter 50 insbesondere, aber auch die drüber sind, in sehr umfangreichem Ausmaß oder ausschließlich heute Medien anders nutzen. Und das, was wir vorhaben, ist tatsächlich die Stärken, die wir haben, in diese Welt zu übersetzen und ein Angebot dort zu machen, wo es von Menschen unterschiedlichen Alters gefunden wird. Das ist die Kernaufgabe, die wir haben. Ich glaube. Ja. Oh, Schwafel. So kommt man aber nicht an die jüngeren Leute ran, glaube ich nicht. Nur weil ich einen Rerun von Ich heirate meine Familie jetzt auch im Internet anbiete, heißt das doch nicht, dass das attraktiv wird für junge Leute. Seid ihr doof? Oh. Ja, und ich meine, was sind eure Stärken? Eure Stärken sind, euch irgendwelche Leute einzukaufen, die schon erfolgreich sind, um dann zu sagen, guck mal, wie erfolgreich unsere Internetformate sind oder was sind eure Stärken. Sich Leute einzukaufen und dann damit zu prahlen, irgendwie. Unsere Stärken sind Propaganda. Aber wenn wir uns nicht die Mühe machen, alle erreichen zu wollen, dann haben wir auch keine Chance auf Dauer, eine Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Beitrags und des Rundfunks damit zu haben. Ich kenne die Prozesse ja aus dem eigenen Laden, also im WDR und in der. Wie ist denn das mit dem Gendern zu beurteilen aus der Sichtweise? Wenn sie sich Mühe geben, alle erreichen, alle zu erreichen. Die Männer, auch die Frauen. Ach so, ist klar. Wenn die Männer dann gar nicht erreicht werden. Mein Eindruck ist ja, dass es vor allem darum geht, diejenigen digital zu erreichen, die wir linear schon lange nicht mehr oder kaum noch erreichen, also vor allem Jüngere. Was heißt das für die programmliche Ausrichtung, also in der ARD? Was heißt das für die journalistischen Angebote in der ARD? Na, ich sag mal so, ich glaube, der Grundsatz ist, wir brauchen guten Journalismus. Und das ist mal der Beginn von allem. Was heißt gut? Das ist immer dann die Frage. Ne? Das heißt, das müssen Dinge sein, die die Glaubwürdigkeit, die wir haben, rechtfertigen jeden Tag. Das ist eure Arbeit. Die Glaubwürdigkeit, die wir haben, rechtfertigen, ist so schön umschrieben. Ja. Das schafft ihr sogar, die Glaubwürdigkeit zu rechtfertigen, die ihr habt. Ja. Genau, aber nur die, die sie haben. Ja, hört sich für mich an wie so ein Fußballer früher. So nach dem Motto, ich sag mal, ne? Vor der Halbzeit waren wir nicht so gut, danach waren wir besser und deswegen haben wir dann auch gewonnen, weil wir ein Tor mehr gemacht haben. Oder so. Also richtig blöd, das ist Quatsch irgendwie. Totale Selbstverständlichkeit nur. Weit jeden Tag glaubwürdige Recherche, jeden Tag glaubwürdige Beiträge, Magazinsendung, was auch immer zu machen. Und die Aufgabe jetzt ist eben zu sagen, in welcher Form wird dieses von Menschen heutzutage konsumiert, in welcher Aufbereitung, in welcher Machart. Und da ist zum Beispiel ganz klar erkennbar, dass die Dokumentation eine riesige Rolle spielt. Und das hat auch was mit internationalen Einflüssen zu tun, hat was mit Streamern zu tun, die unser Nutzungsverhalten prägen. Es hat für mich nichts erstmal mit den Themen und den Inhalten zu tun, sondern der Frage, wie erzähle ich diese, wie bringe ich diese rüber? Und da, glaube ich, müssen wir schon ein Stück weit auch offen zeigen. Das heißt nicht, das andere lassen, aber wir müssen auch bereit sein, neue Wege zu gehen. Und deswegen ist für mich die Dokumentation, jetzt nur mal ein Beispiel, ein sehr wichtiger Punkt, wo ich glaube, wir müssen sie viel stärker in den Fokus unserer Bemühungen richten. Also das lange gut recherchierte, ausgeruhte Stück hat aus meiner Sicht in einer bestimmten Machart eine neue Konjunktur. Also mein Eindruck ist, wenn ich beispielsweise, wir machen ja auch Dokumentationen, wenn ich mit Vertretern und Vertreterinnen der ARD Mediathek spreche, dann werden da immer ganz junge, frische Kriterien jetzt aufgerufen. Ne? Wir sollen Protagonisten getrieben, möglichst wenig Text, möglichst viel Musikeinsatz, möglichst eine junge, frische Dramaturgie einbringen. Wir sollen uns an Funk orientieren, also an den neuen, jungen Formaten der ARD. Ist das so ein bisschen das Ziel? Zumindest ist das der Ich krieg ein schreckliches Kopfweh, Georg. Ja. Ihr sollt euch an Funk orientieren. Das heißt, ihr sollt haltloses Geschwafel, pure Ideologie, Propaganda, Lügen, Hetze, Spaltung. Ah ja, stimmt, aber da seid ihr auf einem guten Weg mit der ARD. Wenn sie von Dokus redet, dann muss ich dran denken, was meinst du denn nach 4 Monaten in Antifeminismus recherchieren und nichts rauskriegen oder so? Und dann trotzdem ein Doku machen, wo man sich was ausdenkt. Ja, und Lügen erzählt auch. Ja, und ohne Hintergrund irgendwas verzapft. Und gerade das, was er da aufgezählt hat, das kotzt mich an modernen Dokumentationen so unglaublich an. Immer diese Hackfressen, die ihre Nase in die Kamera halten müssen. Ich bin hier bei irgendwem im Dschungel und ich esse heute mit denen zu Abend. Das interessiert mich nicht. Und sie müssen überlaufen, ne? Ich will eine Doku sehen, nicht die Hackfresse von irgendeinem Reporter, der da ständig durchs Bild läuft. Ja, sie müssen ja von rechts nach links laufen, ne? Oder noch mehr hasse ich diese Stereotypen, wenn sie dann jemanden vorstellen, dann zeigen sie so eine bewegte, aber doch statisch Kameraposition von dieser und erzählen, wer das ist. Es ist alles gleich, es ist alles, langweiliger Sludge, den ihr macht. Und noch schlimmer ist es, seit ihr gendert in den Scheiß-Dokumentationen. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Ein Kumpel von mir, großer Freund von Tierfilmen. Der guckt die inzwischen auf YouTube, weil er das nicht mehr aushält, dass es alle 2 Minuten entweder um Klimawandel geht oder um Forschende oder Wissenschaftende. Oh. Sound, der in den Landesrundfunkanstalten ankommt und der ja doch einiges verändert. Im Moment ist die Gefahr, dass wir zu jung und zu modern sind, noch nicht ganz so groß, um es mal ganz deutlich zu sagen. Also ich will da nur, ich verstehe das, wenn man, ich habe auch, komme auch aus der ganz klassisch linearen Welt und habe mein Leben lang vor allen Dingen Kinderfiktion-Serie gemacht. Was? Und das ist, und ich glaube, der Punkt ist, das eine... Kinderfiktion-Serie. Alter, das war aber, das Zion hätte schneller kommen müssen, finde ich jetzt. Sie sind Kinderfiktionierin, ja. Die ist doch auf der Postinsel, da hat aber schon ganz schön lange, oder nicht? Also. Ja gut, die Frau ist da eben im goldenen Löffel im Arsch aufgewachsen, nee, als Tochter was von heißt Scheuchle. Kinderfiktion? Das ist unser Charlie, oder was ist das? Kinderfiktion? Nee, wir hatten doch auch mal diese Geschichte mit den, wo dann irgendwie, ach nee, das war keine Fiktion, das war Realität, wo der Typ was? Dann das Mädchen irgendwie terrorisiert hat später. Das in der Doku auch vorgeführt worden ist, als tolles Beispiel, wie man nach 2015 irgendwie sich mit den Neuankömmlingen amorös beschäftigen kann oder so. Wie war das? Da war doch diese Doku, was, HR oder was? Mit dem Mädchen da? Ja, wobei das ja nicht klar ist, was da später, die hatten irgendwelche Poetry Slams gemacht. Und da muss man ja nochmal dazu sagen, dass das ja auch irgendwie so ein Kunstkram irgendwie gewesen sein kann. In ihrem Kopf oder so. Ja, wo du diese Funkkritik so äußerst, ich meine... Du meinst also eine Hirnfiktion. Genau, die meine ich. Es ist ja auch so, dass wenn andere Kanäle so arbeiten wie Funk, dann werden die gelöscht und gesperrt und so. Also. Ja, wenn ein rechter Kanal mit dem Brimborium, dann müsste er zumindest wahrscheinlich sich öfter mal was Neues, obwohl, naja, so, die Honigwabe gibt es Zuschauer beschweren auch und so weiter, ne? Dann kommt das ruckzuck in den Fokus. Ja gut, aber das fasziniert mich ja sowieso, dass es so viele Beschwerden über Funk gibt und so viele Leute, die den Scheiß irgendwie, wie heißt das da, Glanz und Frei und diesen ganzen Mist irgendwie. Ja, die haben das absolut abartig. Glanz und Natur. Ja. Scheint nur geschützt zu sein oder so. Die können Funker. Das machen. Ja. Ja. Ist ja berechtigt und geht auch weiter und wird stattfinden und das andere muss auch stattfinden, weil ansonsten wird uns, wenn ich jetzt mal so hier in diese Runde schaue, werden wir nicht mehr wahrgenommen werden. Das heißt, wir müssen uns schon auch neuen Formen öffnen. Das heißt aber nicht, dass alles in einer neuen Form stattfinden sollte. Ich sage nur immer, alle, die jetzt auch sagen, ah, das geht zu schnell und werfen wir alles über Bord, wir sind zu jung und zu hip und zu... Sag ich mal, na, ganz so ist es noch nicht. Also wir sind schon auch noch sehr klassisch unterwegs, das ist auch gut so. Aber wir müssen begreifen, dass wir nicht das machen können, was wir selber toll finden. Wir werden auch älter, sondern dass wir schon die Aufgabe und auch den Auftrag haben, jüngere Menschen dort abzuholen in der Form, wie sie es gewohnt sind und wie sie Medien nutzen. Und deswegen können wir uns dem nicht verschließen. Anja, du kennst die ganze Diskussion, wir haben die zum Teil auch gemeinsam geführt, damals du als Leiterin und Moderatorin auch von Panorama, ich von der Seite von Monitor. Was? Panorama? Jetzt geht's aber los hier! Ja genau, Panorama. Die arme Was Anja, ist das für eine versaute Veranstaltung da? Einer neuen Angebotssteuerung auch die Rede. Da geht es um neue Ressourcen für bestimmte Projekte, die für andere Projekte nicht mehr gegeben werden, weil alles, was neu gemacht werden soll, heißt auch, dass auf der anderen Seite in knappen Kassen ja was nicht mehr gemacht wird. Wie siehst du die Entwicklung und machst du dir Sorgen um investigativen, hintergründigen Journalismus im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das kann dich jetzt vielleicht enttäuschen, aber nein, ich mache mir gar keine Sorgen, sondern ich finde, dass... ich freue mich wirklich, dass durch das Internet, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, ein Aufbruch passiert ist und die Möglichkeit da war, neue Sachen auszuprobieren, weil das war im linearen Fernsehen so nicht möglich und wir waren sehr eingekastelt und wir waren formatiert und wir mussten bestimmte Dinge, um auch ein Publikum nicht zu vergraulen, so all das hat sich total verändert und ich finde diese unterschiedlichsten Formen, die da entstehen. Ihr habt euch nämlich einfach die Freiheit genommen, euer Publikum inzwischen zu vergraulen und drauf zu scheißen, was das Publikum will und nur noch das zu machen, was euch ideologisch und narrativmäßig in den Kram passt. Deswegen kriegen wir jetzt den Film über den armen Flüchtling, der in Berlin vom Drogenhändler Reinhold verführt wird. Oder über die Geschäftsfrau, die den senegalesischen Geschäftsmann kennenlernt und deswegen dann postkoloniale Probleme kriegt. Oder wir erinnern uns alle noch an die Geschichte mit dem Rollator und dem anderen mit dem Motorrad, ne, mit dem Schwarzen und so. Wir kriegen jetzt halt die Geschichten erzählt. Wir kriegen nicht mehr das, was wir sehen wollen oder so. Wir kriegen noch was für Rentner und wir kriegen was für Woke, aber dazwischen ist irgendwie so eine große Lücke, wo eigentlich nichts mehr da ist. Nichts mehr. Wann zeigt ihr denn mal einen guten Spielfilm? Wann denn, Anja? Ja, beim Monitor kann man sich auch fragen, was da an Recherche ist, wenn die so eine Liste von Wörtern vorstellen, die dann irgendwie nicht mehr benutzt werden dürfen oder so. was auch nicht so investigativ ist. Man könnte auch meinen, das ist halt einfach Propaganda. Das könnte auch irgendein Ministerium zahlen. Das müssen nicht wir zahlen. Oh Moment, wenn es ein Ministerium zahlt, zahlen auch wir das. Verdammt, wir kommen da nicht raus. Spannend. Und ich finde, man kann auch schon sehen, was setzt sich durch und was setzt sich nicht durch. Und mein Erleben ist eigentlich immer, dass tatsächlich immer noch gut recherchierte Geschichten, wenn da jemand steht und dir sagt, ich habe das recherchiert, so und so sind die Fakten, das und das sind die Belege, etwas ist, was ein Das und das sind die Belege, nee. Bei euch ist doch nur, hier ist der Experte, der euch sagt, wie es wirklich ist. Das ist doch euer Ding. Nicht das und selbst, das sind die Belege. Selbst wenn sie irgendwo Belege hergeholt, dann kommen halt die Belege zu den Trans-Themen vom Interessenverband Trans e.V. Und das ist halt unehrlich und falsch. Publikum findet und auch ein junges Publikum findet. Und dann ist es eben nicht mehr im Style von Panorama und Monitor, das müssen wir beide face it, ja, aber, sondern dann ist es eben ein Reporter oder eine Reporterin, die dir das erzählt, aber mit der gleichen journalistischen Leidenschaft, mit der wir unser lineares Programm machen. Und das finde ich alles eine total positive Entwicklung. Ja, aber ist nicht doch ein Problem dabei zu sehen. Es gibt jetzt die Untersuchung oder die Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die letzte Woche rausgekommen ist, die mal untersucht haben, wie sind denn diese öffentlich-rechtlichen journalistischen Angebote wohlgemerkt bei Funk, also dem jungen Angebot von ARD und ZDF zu bewerten. Ein Format ist auch Steuerung F, für das du ja auch mit verantwortlich bist. Und die haben festgestellt, dass über 80% aller Angebote dem sogenannten New Journalism zuzuordnen sind. Also ein Journalismus, der eher sehr subjektiv auf Gefühle setzend, eine Reporterin oder ein Reporter, der da durchführt, keinesfalls investigativ ist. Also der Anteil investigativer Geschichten im gesamten Funkangebot, und die haben sich das über die letzten Jahre angeschaut, haben, glaube ich, weit über 1000 Angebote ausgewertet. Nur noch 5% investigativer Journalismus, 81% sogenannter New Journalism. Muss uns das nicht doch Sorge machen? Also ich widerspreche dir jetzt schon wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe immer schon mein ganzes Leben lang ein Problem mit dem Wort investigativer Journalismus, weil ich immer nicht verstanden habe, was das ist. Weil Journalismus, hat sie nicht eben noch gesagt, dass sie tollen investigativen Journalismus haben? Oder war das die andere? Weiß ich nicht mehr. Okay. Aber was ist investigativ? Wir wissen es nicht. Soll Dinge sortieren, einordnen, finden. So, was wir als investigativen Journalismus bezeichnen, ist etwas zu berichten, was sozusagen noch nicht da war, und am besten noch ist es irgendwie skandalumwittert oder irgendein Missstand, den wir erzählen, der noch nicht so berichtet wurde, um es jetzt mal sehr einfach zu sagen. Ja. Das erlebe ich, das gibt es. Das gibt es auch. Also klar, ich habe jetzt nicht wie die Otto-Brenner-Stiftung alle Sachen durchgeguckt, aber das kannst du durchaus finden in diesem Funknetzwerk. Ich kann es zumindest für Steuerung F, das ist ja auch positiv erwähnt worden, oder Y-Kollektiv durchaus sagen. Da sind beispielsweise ein... Ja, Y-Kollektiv, das war unter anderem diese wunderbare Antifeminismus-Doku, die wir uns in den letzten 2 Wochen angeschaut haben. Na. Also vor 2 Wochen haben wir sie uns angeguckt und letzte Woche haben wir uns den Fallout davon angeschaut, der genauso war, wie wir es vorher gesehen haben. Ja, schon komische Methoden, als sie offenbart hat. Ne? No. Ein Reporter Julian Feldmann, der sich seit 10 Jahren bei uns um das Thema Rechtsextremismus, Nazis, Neonazis kümmert, wirklich ein Experte ist in diesem Thema, wie wir sie in den politischen Magazinen auch immer hatten. Der arbeitet ja auch für die politischen Magazine. Und er erzählt in einer Reportage einfach eine Geschichte aus dem Rechtsextremismus. Und er ist ein ruhiger, besonnener, recherchierender Journalist, der sich jetzt nicht wahnsinnig empört, und die Leute folgen dem. Und die finden das ganz spannend und sie danken für diese tolle, ausgeruhte, schlaue Reportage. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Das heißt, ich finde, das ist kein Unterschied. Aber zu dem halt auch ein unehrliches Beispiel. Den wir jetzt machen, also den wir in dem linearen. Das ist ein unehrliches Beispiel. Der große Teil von diesen Funkleuten sind halt eben gerade das nicht, sondern das genaue Gegenteil. Sie haben mich scheiß Kopftuch genannt, sie haben mich Wassersich genannt, Gefühle, Gefühle, Gefühle, Privilegien, Rassismus, kritische Theorie, alle Weißen sind Rassisten. das ist 90% von Funk. Und dass du jetzt einen auspackst, der seit irgendwie mehreren Jahren wirklich gute Arbeit macht, der hat ja zum Beispiel diese Rechtsrock-Geschichte zum Beispiel gemacht da und so, den hältst du jetzt hoch, wobei halt 99% von dem Rest nicht diesem Standard entspricht. Das ist verlogen, Anja. Ja, ich glaube, das war sogar der Herr, wo ich da damals bei dieser Demonstration war, wo die NPD irgendwie eine Demo gegen den angemeldet hat. Ich habe das gerade mal gegoogelt, das wird der gewesen sein. Da heißt jedenfalls Feldmann, das ist vom NDR. Und da war ich ja bei dieser Gegendemonstration, wo da Leute, also wo sie erstmal stundenlang sich darüber aufgeregt haben, dass dieser VVN-BDA seine Gemeinnützigkeit verlieren sollte. Das würde doch wohl nicht gehen, das war das erste Ding, was damit mit der Sache eigentlich nichts zu tun hatte. Und dann gab es da natürlich auch irgendwie einen mit Marx und Lenin drauf Fahne, der da rumgerannt ist und irgendwie so ein Bund statt Braun Geschichte, wo irgendwie alle Welt sich drüber unterhalten hat, wie toll sie sind und was auch mit der Sache eigentlich nichts zu tun hatte. Also so die übliche Folklore mit irgendwelchen kurdischen Gesängen und keine Ahnung wie was. Und die eigentliche Sache, dass da irgendwie ein Journalist eingeschüchtert werden soll, hat man in der ganzen Demonstration eigentlich kein Wort drüber verloren. Also, ja. Im linearen Fernsehen machen. Was du bestimmt hast, und das, glaube ich, ist sicher ein Thema, ist das gesamte parteipolitische Spektrum. Ich glaube, das ist etwas, was in der Tat im Internet weniger stattfindet. Also die Frage, keine Ahnung, ist es schlau, das Wärmepumpengesetz der Grünen, ist es schlau, was die CDU gerade macht und so weiter und so weiter. Und solche Dinge hinterfragen, ist, glaube ich, etwas, was da nicht so stattfindet, weil das tatsächlich auf diese Zielgruppe ja nicht nur so, da nicht so eins halt. Aber dieses Gefühlsgetriebene, genau, natürlich gibt es Aufgabe. Das auch, aber auch. Ich finde es genau Ihre Aufgabe, dass Sie eben die Regierungswünsche und die Oppositionsvorbehalte gegeneinander stellen. Ganz einfach, und das machen Sie eigentlich gar nicht. Und so mit den Parteien, die Sie irgendwie leiten können. Also, abgesehen von der AfD, auch mit anderen Konzepten setzen Sie sich ja nicht auseinander. Es gibt ja vielleicht auch noch ein paar andere Parteien. Ja, also Sie werden das sicherlich ganz doll zum Thema machen, dass ja die Grünen das Klima schützen wollen und, wie Sie gerade gesagt hat, die CDU will Dinge, ja, dass die böse sind, das machen Sie bestimmt auch zum Thema, ja. Ja, ja, genau. Das, Entschuldigung, wenn du uns im Linearen anguckst, gab es das früher auch. Also Panorama, die Reporter, haben wir gegründet vor, ich weiß nicht, 15 Jahren. Da ist auch ein Reporter durchs Bild gegangen, was ist im angelsächsischen Journalismus vollkommen üblich ist. Da war immer ein Reporter zu sehen. Wir haben den Reporter immer rausgeschnitten. Bei uns sah man immer nur die Hand, die das Mikrofon hält und hört es eine Stimme aus dem Nichts. Jetzt siehst du die Leute auch. Was ist der Nährwert davon, außer dass ich eine Hackfresse sehen muss? Dass du die gerunzelte Stirn sehen kannst von der Reporterin, wenn sie sagt. Ich will aber eigentlich diese Einordnung gar nicht haben, schon mit der gerunzelten Stirn, nur weil der Reporterin nicht gefällt, was der Interviewte sagt. Ich möchte einen neutralen Bericht. Macht ihr nicht, okay. Aber zahlen muss ich trotzdem, aber okay. Aber die man interviewt, ist gegen die Demokratie. Das muss man die Stirn runzeln, sonst wissen die Leute gar nicht, dass das gegen die Demokratie ist. Das ist das. Meine Mutter findet so und so, meine Freundin ist gemobbt worden und so weiter. Diese Sachen gibt es auch. Ja, aber dass man versucht sozusagen einen emotionalen Anker zu finden und das Publikum mitzunehmen, finde ich per se jetzt erstmal nicht verwerflich. Ja, aber es geht ja nicht nur die Tagesaktualität oder dieser Politparteienjournalismus möglicherweise da ein bisschen unter, sondern es geht ja möglicherweise auch sowas wie Systemkritik unter, dass man sagt, Moment mal, wir laufen hier im Augenblick auf ein Riesenproblem, was Auseinanderdriften der Gesellschaft im sozialen Bereich angeht, zu, dass all solche großen Fragen in diesen, sage ich mal, kleinen, runtergezonten Reportagen, gefühligeren New Journalism-Formaten möglicherweise nicht mehr vorkommt. Also ich erlebe das so, dass ich das Gefühl habe, es findet dadurch eine gewisse Themenverengung statt und vielleicht auch sowas wie eine Marginalisierung großer Themen durch ein zu großes Runterzonen statt. Findest du nicht, dass das ein Problem ist, als politische Journalistin Panorama? Du meinst, dass wir die Metaebene, also die von oben auf das System gucken. Die großen Themen, die sich vielleicht nicht so klein immer runterzonen lassen. Also alles, was im Rahmen von Globalisierung, im Rahmen soziale Frage, im Rahmen Klimakatastrophe ja durchaus systemische Konflikte sind. Systemische Konflikte, ja, wie wollt ihr die denn überhaupt angehen? Ihr seid doch selber das System. Ja, vor allem, wir mischen ja auch hier schon zu viele Themen immer. Dass man das eine gar nicht richtig betrachten kann. Ja, aber das System, was man da anzweifeln kann, das ist das, an das man nicht gebunden ist. Ne? Diese lohnarbeitenden Menschen da draußen, die eure Scheiße bezahlen müssen. Die könnt ihr kritisieren, ne? So viel ihr wollt. Und ich finde die Frage ja gar nicht schlecht, die ihr stellt eigentlich. Die würde ich auch gern stellen, ein bisschen abgewandelt auf dem Podium. Die Frage ist ja eher, warum lauft ihr nur noch Themen hinterher, die nur noch ganz, ganz kleine Gruppen interessieren zu so großen Prozentzahlen? Ich meine, wer will die 17. Show über Non-Binäre sehen auf Y-Kollektiv? Oder das 18. Mal, dass irgendwie irgendeine Hängarmee ihren Poetry Slam vorträgt oder so? Wer will das wirklich sehen? Es ist wie mit den Volksmusiksendungen irgendwie oder den Bayern-Krimis. Wie viele muss ich davon machen, damit die Leute einfach mal zufrieden sind, damit ich auch mal was anderes machen kann? Die Frage stellt ihr euch gar nicht mehr. Ihr macht einfach nur noch, ihr bedient nur noch bestimmte Schienen, nur noch aus bestimmten Blickwinkeln. Aber das müsste das mit den Zahlen nochmal höher gewichtet werden oder so. Ich meine, wenn man so die Funkkanäle sieht oder so, die sind ja teilweise echt ganz schön schlecht geguckt. Ja. Dass die dadurch nicht mehr als solche benannt werden. Aber wenn du den Weg der Sneaker ja, verfolgst, dann bist du bei der Globalisierung. Also ich meine, dann bist du mitten in diesem Thema. Und wenn du machst, weiß ich nicht, die Bildungsgerechtigkeit oder welche Chance habe ich in der Schule, dann bist du bei dem Thema Ungleichheit. Also die Frage ist ja schon immer, muss man das wie von der Kanzel ja, im großen und Ganzen... Und was fällt dir ein? Es fallen ihr nur zwei Themen ein, ne? Hier so wieder so, marginalisierte Gruppen und Ökokrise, Globalisierung, Wirtschaft böse. Sie kann nicht mal da aus ihrem Muster rausdenken, ja, aus ihrem Rahmen. Ja, das ist ja schon so verstanden, wie er das auch gemeint hat. Ne? Das war ja genau das, was er gemeint hat mit sozialer Frage und so. Damit meint er ja, die bösen Kapitalisten da draußen, Und auch gut finde ich Schule, eine Ungerechtigkeit in der Schule, ja. Und da könnt ihr so viel hingucken, wie ihr wollt und merkt es nie, das Gefälle über das Geschlecht, was da herrscht. Ne? Das merkt ihr nicht. Und das ist ja auch alles keine Ungerechtigkeit. Die Leute sollen sich halt mal anstrengen. Ne? Das ist ja auch so ein klassisches Beispiel. Da bist du beim Thema Ungerechtigkeit. Die Grünen haben doch die Woche den Vorstoß wieder gemacht, dass sie irgendwie alle die drei das gleichgültige Schulsystem endgültig abschaffen wollen. Das ist auch so. Ich meine, klar, ja, das ist das wir haben sowieso, was Sie wir haben schon ein massives Problem in der Bildung. Wir haben schon zu wenig Leute, die überhaupt lesen und schreiben können geradeaus. Lass uns doch bitte denen, die was auf dem Kasten haben, noch die Möglichkeiten wegnehmen, ihr Potenzial zu entwickeln, damit wir alle gleich scheiße sind. Das ist wirklich unerträglich langsam. Erzählen oder kann man es nicht genau auch an Beispielen erzählen? Also ich weiß schon, was du meinst, ja, aber ich teile diese Sorge so nicht, weil ich erlebe, mag auch eine Bubble sein, aber ich erlebe wirklich viele junge, muss ich jetzt aus meiner Sicht sagen, junge Menschen, die mega gut informiert sind, die ein ziemlich gutes Gespür dafür haben, was in der Gesellschaft gut und schief läuft, die ganz schön viele Namen, also mehr als ich das früher wusste, drauf haben, also die kennen Rezo und Gronkh und Kuchen-TV oder was meinst du? Oder kommen die dann zu dir und sagen, Anja, ich habe gerade Adorno gelesen und der sagt, dass Habermas gesagt hat, dass Marcuse ihn verraten hat oder was sollen das für junge Leute sein? Ja, die jungen Leute heutzutage, die wissen alles. Ne? Die wissen genauso viel wie ich. Die wissen alles, gehen aber trotzdem in Neukölln irgendwie an Silvester irgendwie alles anstecken und Leute mit Böllern bewerfen, weil sie alles wissen. Das sind sicherlich die jungen Leute, die sie da trifft im NDR-Rundfunkhaus. Da trifft sie die. Ach so, da dürfen die aus Neukölln nicht in den Elfenbeinturm rein? Nur die Lena, die von der Uni kommt und Gender Studies studiert hat und die Luisa. Und die Carla und wie sie alle heißen und die Greta Aber es ist auch irgendwie ein gutes Standbild jetzt gerade. Als würde sie kurz drüber nachdenken. Ich bin nicht so bedenklich. Okay, ich schon. Ja, Thilo sagt, er sei deutlich bedenklicher. Thilo, wie beobachtest du das? Ich hatte es also sie ist jetzt der Meinung, dass die Themen so von der Durchdringung her, von der Durchdringungstiefe her gut überarbeitet sind bei Funk und bei ARD jetzt, oder was ist so eine Frechheit? Ja, dass halt es reicht, wenn ich irgendwie Heuli-Heuli mache, um dann kann ich ja dann im letzten Satz noch auf größere Probleme abstrahieren und sagen, und deswegen brauchen wir Geld, weil die Leute leiden. Ja gut, ich meine Geschenk. Ne, was der, wir haben es ja jetzt gerade gesehen, wo sie wieder gelandet sind. Ne? Die sind jetzt nicht gelandet bei, wir müssen jetzt unbedingt gucken, was jetzt genau da dran ist an diesen ganzen Schwimmbadproblemen oder so, die wir haben, weil das ja Leute interessiert. Nee, sie müssen das in irgendein System zusammensetzen, ne? Genau. Sondern wir müssen den Kapitalismus kritisieren, müssen kritisieren, dass manche Leute erfolgreicher sind als andere. Das müssen wir tun, und weil das ist ja das Thema Gerechtigkeit, ne? Dass die Leute dumm und dämlich bezahlen müssen für irgendwelche fremden Leute oder so, das ist ja keine Gerechtigkeitsfrage, hallo? Das ist Menschenrechte. Ja. Ne? Wie gesagt, Geschenke sollten das doch nicht machen. Da geht es ja jetzt um Gerechtigkeit. Da geht es ja jetzt um den bösen Kapitalismus, der die Leute von sich entfremdet. Und deswegen bezahlen wir denen das Geld, damit sie uns das sagen können, weil wir es ja sonst nicht merken. Aber diese Leute verdienen ja ganz schön viel Geld da auf der Bühne. Warum bekämpfen die den Kapitalismus nicht, indem die da weniger Geld kriegen oder das Geld den Armen geben? Warum brauchen die so hohe Pensionen, dass sie auch als Rentner noch mehr verdienen? Der Kapitalismus ist in dem Fall nicht der Grund, dass die so viel verdienen. Ne? Das ist eher das Gegenteil der Grund, dem die Struktur, die nicht kapitalistisch übergeblieben sind. Ja, aber das Geld ist doch das Lebensblut des Kapitalismus. Warum besudeln die sich damit so sehr? Ich verstehe es nicht. Gerade die Frau Schäuble hier, das ist ja komisch. Ach ja, die 100.000 Mark. Der unglaublich viel öffentlich-rechtliches Fernsehen auch anschaut und bei Aufwachen-Podcast und in anderen Formaten kritisch sich anschaut. Siehst du da eine Entwicklung der letzten Jahre, und wo siehst du die Probleme in dieser Entwicklung? Du hast sie ja schon aufgezeigt, also bleiben wir mal bei den Funkreportagen. 80% der Funkreportagen sind sogenannte New Journalism, ich nenne das mal Bullshit. Es ist im Großen und Ganzen irrelevant, es ist politisch irrelevant, und das muss man hier sagen. Ich meine, es gibt ja diese Otto-Brenner-Stiftung, die zeigen ja auch auf, was für Themen denn da besprochen werden. Das ist zum einen Gesundheit. Finde ich super interessant, dass er das gleich in politisch kategorisiert, dass es politisch irrelevant ist. Also er sieht Fernsehen gar nicht mehr als Journalismus, als Unterhaltung oder irgendwas in der Richtung, sondern er sieht es als politisches Werkzeug, und es ist ihm alles nicht politisch genug. Ist schon ein super Einstieg, ich mag den. Ja, es ist, man könnte es auch gesellschaftlich sehen oder so, ne? Könnte auch gesellschaftlich berichten oder irgendwie sowas. Anstatt ja, oder auch halt einfach mal überlegen, dass das halt nicht nur dein Megafon ist, um deine Scheiße in die Welt rauszurotzen, die du gerne in die Welt rausrotzen möchtest, sondern dass es eine Dienstleistung ist, für die Leute bezahlen müssen. Und die bezahlen nicht dafür, dass Thilo Jung da irgendwelche Leute hinstellt, die seine Narrative nachplappern, sondern die zahlen eben für eine ausgewogene Mischung aus gutem Journalismus, objektivem Journalismus, Unterhaltung, vielleicht mal ein Spielfilm, eine gute Serie, ne? Oder ein Comedy-Format, was auch immer, oder ein Konzert. Ja, auch politische Bildung ist ja nichts gegen zu sagen, wenn sie denn irgendwie einigermaßen neutral ist und vollständig oder so. Ja, aber er sagt ja schon, ja, 80% wir sind Bullshit, weil sind nicht politisch. Ja, ja. Nee. Partnerschaft, Lifestyle und Kriminalität. Das hat wenig mit politisch relevanten Journalismus zu tun, und das muss Anja halt auch anerkennen. Und wenn Anja jetzt hier auf den Rechtsextremismus und so weiter verweist, natürlich es gibt die Ausnahmen, es gibt Steuerung F, es gibt das Y-Kollektiv, das sind gute Ausnahmeformate, wo es ab und zu tatsächlich tolle Dokus gibt und auch was. Nee, Thilo. Ja, wenn das die positiven Ausreißer sind, dann tut es mir echt leid, ey. Gutes Standbild. Rechtsextremismus. Das hat aber nichts mit dem New Journalism zu tun. Ja, das ist das einzig gute Thema. Ne? Das ist das Einzige, was ihr meint, was ihr könnt. Rechtsextremismus. New Journalism, es ist sowas wie New Monetary Theory. Ne? Georg gerade angesprochen hat, sondern ist das dann der erzählerische Journalismus, der in einer absoluten Minderheit ist, auch in dieser Otto-Brenner-Stiftung. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Wir erleben ein apolitischen, unpolitischen Journalismus, der eben nicht auf das, auf die grundsätzlichen Fragen hingeht, der nicht dem Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerecht wird, sondern wir berieseln die jungen Leute mit Bullshit. Im Großen und Ganzen mit Bullshit. Wir haben eine Klimakatastrophe, wir haben eine Wirtschaftssystemkrise, also Kapitalismus geht zu Ende. Wir haben den Aufstieg von Faschismus. Oh, der Aufstieg von Faschismus. Wo sieht er den denn? In der Ukraine, durch die Russen wahrscheinlich, ne? Der Aufstieg des Faschismus. Ja, sicher. Nein, in Deutschland durch die AfD, ist doch klar. Wo er den sieht. Oh Gott. Corona, Tito hört schon wieder die Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster. Leute, die komische Vorstellungen und Ängste haben, ne? Das gibt's hier aus einer. Ja, das sind halt seine Hits, ne? Mehr kann er halt nicht mehr. Ja, aber es muss ja auch Käufer geben, ne? Ja gut, er spielt ja in letzter Zeit öfter das Palästina-Lied und wie schlimm okay. Israel ist und so. Mhm. Okay, habe ich schon länger nicht mehr von ihm gehört. Spielt er das noch? Ja, der hat doch gerade irgendwie wieder was getwittert, wo er was isst in was weiß ich, Ramallah oder so und sagt, schmeckt irgendwie gar nicht nach Terror oder so. Irgend so ein dummer Spruch. Jetzt im Großen und Ganzen nicht abgebildet. Das wird punktuell abgebildet, aber es wird nicht systematisch abgebildet. Und das ist der riesengroße Auftrag, den es braucht im öffentlich-rechtlichen Journalismus. Wir haben riesengroße Gefahren und dieses System, gerade wenn man sich auch im Fernsehen Alter, ich meine, es gibt da draußen Leute, die glauben, was weiß ich, es kommt der große Asteroid oder das riesige Taschentuch, das uns aufschnupft oder so. Da können wir auch nicht irgendwie, wir können nicht für jeden, der Wahnvorstellungen hat, irgendwie Fernsehprogramme machen. Ich weiß auch nicht, wie sie dann noch mehr darüber berichten wollen, über Klimawandel oder mit Prägung von Genderzeug und so weiter. Wie sie das noch intensivieren wollen, wie soll das gehen? Also, was stellt er sich da vor? Und vor allem, wann verstehen sie endlich, dass das auch kontraproduktiv sein kann? Dass es eben Leute abstößt und sagt, weißt du was, leck mich am Arsch, das war einer zu viel. Läuft so wie vor 25 Jahren. Es ist alles im Großen und Ganzen immer noch dasselbe. Wir haben um 20 Uhr die Tagesschau, die eine 15 Minuten dauert, wo jeder Beitrag immer noch 1,5 Minuten lang ist. Eine Talkshow muss immer noch eine Stunde lang sein. Die Politikmagazine werden aufs 30 Minuten. Die sind 30 Minuten mittlerweile lang. Also Minimalismus pur. Dafür gibt es den fiktionalen Eskapismus noch und nöcher mit Tatort und so weiter und so fort. Okay. Wir haben die Börse vor 8 immer noch um 5 vor 8. Der fiktionale Eskapismus bei Tatort, wo jeder zweite Polizist mindestens homosexuell ist, wo es immer der böse Deutsche war, wo Gamer, Incels, Journalistinnen bedrohen. Das meinst du als eskapistische Fiktion? Ja klar, ich meine, ja, das ist für euch eskapistische Fiktion. Ihr bemerkt überhaupt den Ballast gar nicht mehr, der da dran mitschleift. Das fällt nur noch Leuten auf, die halt noch nicht komplett gehirngewaschen sind, Tilo. Jeden Tag wird dem Kapitalismus gefrömt und Klimaverordnung Alter! Abgelehnt. Hast du sie noch alle? Also eine Börse vor 8 machen, dann ist das aber auch ein bisschen. Frankfurt! Der Pausenkurs ist gestiegen! Und Klima vor 8 machen sie doch auch. Wird dann auch jetzt in der Klimakrise, in der Apokalypse gefrönt oder was? Das ist doch irgendwie Quatsch. Die das wollen sie ja nur haben. Das kriegen sie ja nicht. Frönen dem das Kapitalismus, Mann! Oh. Wir sind alle so dumm. Damn, Kapitalismus. Und ich muss 18,36 dafür zahlen. Jeden Monat, weil ich sonst in den Knast komme. Überlegt euch das doch bitte mal. Wir haben eine fucking riesengroße Krise und der öffentlich-rechtliche Journalismus macht so weiter wie zuvor. Okay, glaubst du denn? Ja, was soll der denn machen? Nein. Erstens mal macht er ja nicht weiter wie zuvor. Zuvor ist Hans-Joachim Friedrichs und solche Leute. Jo. Klaus Bettnartz. Das sind Leute, die vor euch gekommen sind, die doch echten Journalismus gemacht haben. Und was möchtest du denn als Alternative? Dass ab morgen nur noch irgendwie roter Hintergrund, Klimahölle, jetzt Volksmusik, aber alle Songs über Klima, Raumschiffe über Klima, Tatort über Klima. Ja, wir müssen alle sterben, aber es verdienen immer noch Menschen Geld. Das ist das, was er möchte. Ja, irgendwer muss ja die Pensionen für diese Leute auf der Bühne da und ihre 100.000 Begleiterscheinungen. Nee, das nehmen wir den Reichen weg. Das nehmen wir einfach den Reichen weg. Die haben es eh nicht verdient. Gerechtigkeit. Den Reichen. Vulgo-Leute, die 1,5 mal mehr irgendwie verdienen als der Durchschnitt. Das ist in Deutschland reich. Super. Gleich. Glaubst du denn, das ist ja eine sehr scharfe Kritik jetzt, glaubst du denn, dass das, was du kritisierst, im Zusammenhang mit Digitalisierung steht? Weil du hast ja im Wesentlichen jetzt das lineare Modell kritisiert. Also was hat das für dich, diese Kritik mit Digitalisierung zu tun? Na, ich finde, in der digitalen Welt, also du hast ja die Otto-Brenner-Stiftung angesprochen zu den Funkformaten, da gibt es im Großen und Ganzen keine relevanten journalistischen Themen. Es gibt Ausnahmen wie Y-Kollektiv und Steuerung F. Es gibt das immer wieder, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber im Großen und Ganzen ist es also eine Art Beschäftigungstherapie, Beschäftigungsmaßnahme für junge JournalistInnen. Und ich weiß es auch von diesen jungen JournalistInnen. Die treffen sich ja regelmäßig mit mir. Wir reden miteinander. Die fühlen sich unterfordert. Die möchten nicht so einen Scheiß machen. Die möchten über die großen Krisen reden, über die Demokratiekrisen. Und entweder werden sie nicht gelassen. Ja, das ist auch, die wissen das ja alles, die kommen von der Uni heutzutage, die haben ihren Marcuse gelesen, die wissen ganz genau Bescheid, was wir alles tun müssen, weg mit dem Kapitalismus, weg mit der Freiheit, das wird schon gehen, so, warum dürfen wir das hier nicht versenden, Schweinerei, ne? Ich erinnere mich noch an diesen Diversitätskongress vom Deutschen Journalistenverband, bei dem ich war, 2019 im November. Und da hatte einer von diesen NDR-Redakteuren, die da waren, gesagt, so, ja, hier, dann hatte ich so ein paar junge Türken und die wollten die ganze Zeit nur über Diskriminierung was machen. Und da habe ich gesagt, hier, nee, das läuft bei mir nicht. So, ne, du machst jetzt erstmal einen Beitrag, wenn du hier über deine Gruppe irgendwie was machen willst, dann machst du jetzt mal einen Beitrag über Selbstständige. Du machst jetzt einen Beitrag über türkische, also Selbstständige mit einem türkischen Hintergrund, so. Und da haben die gemault und gemurrt und haben die einen Beitrag gemacht und waren total happy, dass sie da so richtig viel gelernt haben, was sie überhaupt gar nicht wussten. Ja, scheiße was, ne? Und das hat er nämlich einer erzählt, fand ich richtig gut. Und das ist genau dieses Ding, das müsst ihr da machen bei eurem scheiß NDR. Wenn diese Leute von der Uni kommen und sagen, ich weiß alles hier, ich erzähle dir genau, wie man es machen muss, dann müsst ihr dann sagen, nein, setz dich auf deinen scheiß Hintern, du bist ein Vollidiot. Du rennst jetzt erstmal los und guckst dir mal die Welt richtig an hier von der Uni. Und dann unterhalten wir uns nochmal. Ja, das wäre schön, aber solche Anforderungen gibt es vielleicht gar nicht. Wir fühlen uns ja unterfordert, weil wir haben ja schon verstanden, was wir alles tun müssen. Wir brauchen eine Kulturrevolution, aber die lassen uns einfach nicht. Wie stellt er sich das organisatorisch vor? Wie beim offenen Kanal Herne oder was? Jeder Mitarbeiter kriegt eine Viertelstunde, wo er über sein Lieblingsthema referieren darf. Oder wie, also... Die Reporter suchen sich selber aus, was sie machen und dann wird bei der Tagesschau wird dann aus der großen Lostrommel gezogen, welche Berichte gesendet werden oder was hat der für eine Idee, der Thilo? Ich verstehe ihn nicht. Ich glaube, er redet einfach nur gern. Und das war freundlich ausgedrückt. Lassen oder es soll einfach nicht passieren und dann, wenn man sich dann die Mediatheken anguckt, also Frau Strobel hat ja gerade gesagt, also die Leute sollen das finden, diesen Journalismus. Ja, das ist ja genau das Problem. Sie müssen ihn finden, weil es wird ihnen ja nicht angeboten. Also wenn du die ARD-Mediathek in der Regel anguckst, außer lustigerweise die letzten beiden Tage, da wurde es irgendwie, sind die Dokus und die journalistischen Formate auf einmal sehr prominent vertreten auf der Homepage der ARD-Mediathek. Aber in der Regel ist die ARD-Mediathek, also auf der Hauptseite, frei von journalistischen Angeboten. Und das ist einfach peinlich. Okay. Christine, du bist ja verantwortlich für die Mediathek. Ist das Kritik, die dir begegnet? Oder stehst du jetzt hier und sagst, Moment mal, das ist eine Mindermeinung, die... Nee, das ist einfach falsch. Also, okay. Um es ganz deutlich zu sagen, das ist grottenfalsch, tut mir leid. Und es ist schade, wenn man... Kann sich jeder angucken, jeden Tag kann er sich das angucken. Ja, aber eben, ich würde es wirklich mal empfehlen, jeden Tag mal reinzugucken, das schadet nicht. Das ist wirklich falsch. Georg guckt sich das auch jeden Tag an. Georg kann ja auch mal was dazu sagen. Also auf der Titelseite von der Mediathek ist doch mal... Da braucht man das Georg nicht. Jonas, stell mir gerade was Falsches zu behaupten. Ist doch mal ja, absolut, ich würde jetzt wirklich empfehlen... Kurz Christine ausreden lassen. Wir widersprechen Ihnen. Aber Sie können ja nicht die Realität für sich beschreiben. Also ich empfehle, das kann ja jeder tun, jeden Tag in der Mediathek auf der Stage mal reinzugucken. Da ist das, was Sie sagen, für die letzten beiden Tage, ist ist ganz die genau. Realität. Ist die Realität jeden Tag. Sie sind, da, Sie sind die Programmdirektorin. Sie werden wahrscheinlich Quatsch. Veranlasst haben, die letzten beiden Tage das ein bisschen prominent zu machen. Okay, ich gehe mal kurz dazwischen. Es ist tatsächlich so. Ich gehe mal kurz dazwischen. Ist doch tatsächlich so. Ich gehe mal kurz dazwischen, weil ich finde ja schon, dass ein Punkt da ist, über den man diskutieren kann. Der Punkt die ist, Mediathek nein, kann man anschauen. In ja. der fängt er jetzt schon an, Verschwörungstheorien auszupacken. Ja, die Frau Schäuble hier, die Strobel, die lügt mich an. Die hat das veranlasst, um mich zu gaslighten, ja, damit ich hier voll anlassen. Doof aussehe auf dem Podium. Ich habe extra vorher die Woche geguckt und zack, dann haut sie mir die letzten zwei Tage die journalistischen Formate rein. Der werde ich zeigen da auf dem Podium, Alter. Ja, wie da an der Seite schon steht, Rundfunkpropaganda 23. Reschke-Posing 23. Also ich meine, man kann jetzt einfach kurz, alles nur behaupten, bevor das was man jetzt, ja. will. Ja. Ja, ich, also, naja, wenn man bei Y-Kollektiv ja, oder Steuerung F ist, schon. Genau, das gehört dazu. Wir wissen ja, dass beispielsweise die politischen Magazine, die von euch als nicht besonders erfolgreich in der Mediathek oder vom Markt in der Mediathek dargestellt worden sind, jetzt nicht super prominent da laufen. Also die Themen, die wir machen. Die Dokumentationen, da muss ich dir recht geben, laufen natürlich deutlich prominenter. Was ich damit sagen will, ist... erleben wir nicht doch dadurch, dass die ARD ja mehr denn je, dadurch, dass die Digitalisierung, sage ich mal, auch sehr spät als Herausforderung in dem Haus wahrgenommen worden ist, dass jetzt ein unglaublicher Druck natürlich für die ARD, nicht nur für die ARD, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt da ist, diese Mediathek zum Erfolg zu bringen, zum Reichweitenerfolg zu bringen, dass wir noch mehr reichweitengetriebener werden, als es das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der linearen Zeit durch den Quotendruck schon ohnehin war und dass dadurch solche, das was Thilo ja im Kern durchaus, finde ich, zu Recht beschreibt, dass dadurch ganz andere Programme nach vorne geschoben werden, dass eine Serie wie Feuer und Flamme, die als Dokutainment sehr gut funktioniert, natürlich mehr als Role Model funktioniert, sage ich mal, als ein Magazinjournalismus der politischen Magazine, die in der Mediathek, würde ich mal vorsichtig sagen, eher ins Hintertreffen geraten. Ja, also wenn wir jetzt das Magazin zur Errungenschaft des investigativen Journalismus erklären, dann bin ich bei dir. Das ist eine Form, es geht doch um die Themen. Es geht doch um die Inhalte und die Themen. Und die sind, und da würde ich wirklich nochmal widersprechen wollen, jeden Tag in einer sehr großen Ausführlichkeit im Seriellen. Ich glaube, wir haben deutlich mehr Informationen. Wir haben deutlich mehr Dokumentation. Das ist auch im Übrigen nachweisbar und messbar. Und wird gemessen in der Mediathek, als wir es sonst irgendwo haben. Deswegen ist diese These einfach falsch. Ich finde, das am Magazin festzumachen, ist eine kleinteilige Betrachtung, ja. Weil wenn du ein Thema in einem 3-minütigen oder 7-minütigen Magazinbeitrag hast, ist doch das gleiche Thema in einer halben Stunde oder in einer Serie, die 7x30 Minuten lang ist, genauso gut erzählt. Also ich das nicht. Ist doch Quatsch mit Soße, mit Verlaub. Ich will es gar nicht am Format festmachen. Ich mache es mal am konkreten anderen Beispiel aber fest, thematisch. Nein, wir können es auch thematisch festmachen. Ein Film über Clankriminalität wird in der ARD immer oder auch in der Mediathek immer deutlich erfolgreicher sein als eine Reportage über die Situation der Palästinenser im Westjordanland, um jetzt mal zwei Beispiele zu nehmen. Mein Eindruck ist schon, dass der Druck da ist, Programmangebote auch im Dokumentarischen eher anzubieten, dass das längst in den Köpfen der Leute auch da ist, die natürlich wissen, wenn ich irgendwo eine schicke Clan-Kriminalität-Reportage anbiete, dann läuft die besser, dann kriege ich größere Reichweiten, dann kriege ich mehr Geld, dann wird die Art von Journalismus auch gefördert. Wo sind die denn, die Clan-Kriminalitätsreportagen? Die will ich mal sehen. Ist euch da irgendwas bekannt von irgendeiner Clan-Kriminalitätsreportage? Seltene, sehr teure Perlen. So nee, das war ja eine. Also, wenn man die machen würde, die würde gut laufen, glaube ich. Ja. Aber das machen ja so Leute wie Reichelt und so. Ja, die Spiegel und so. Rechte Nazi. Als ein Journalismus, der sich, sage ich mal, eher die Mühe macht, dann ins Westjordanland zu gehen und die Kinder der Märtyrer in einer Reportage darzustellen. Zwei konkrete Beispiele. Moment, welcher Märtyrer? Welcher Märtyrer? Sprichst du gerade von fucking Terroristen, Georg? Sprichst du gerade von palästinensischen Terroristen und nennst die im Sprachgebrauch eines Islamisten Märtyrer? Ich glaube, ich krieg die Tür nicht zu. Also, alle von dem Auto, von dem Märtyrer. Echt? Ja, es ist schon ein bisschen unangemessen, finde ich auch. Also, die Kinder der Märtyrer. Eine Schmonzette von Georg Restle. In 12 Folgen. Unglaublich. Aber auch da möchte ich ganz heftig widersprechen. Ich glaube, wir haben noch nie so gut gemachte Dokumentationen aus dem Bereich der Welt gehabt. Der Weltspiegel hat wirklich großartigste Dokumentation gemacht. Das ist so. Ja, ich glaube, Weltspiegel, das waren die, wo sie da bei dieser Free Speech Demonstration in Boston mal standen, die komplett harmlos war und man sich bei YouTube die komplette Aufzeichnung angucken kann auf Englisch. Wo da so einer mit dunkler Hautfarbe irgendwie stand und eine Rede gehalten hat. Das war der Veranstalter von der ganzen Sache. Und ringsherum haben sie, und im Weltspiegel haben sie irgendeine Scheiße geredet von White Supremacy und irgend so ein Bullshit. Und haben einen interviewt, der mit einem Schild Communism will win daneben stand. Das ist der Weltspiegel, ja. Und ich möchte einmal wirklich deine Lanze brechen. Ich finde, das Stück über Katar war großartig. Die zwei Dinge, die gemacht werden, sind aus euren Redaktionen entstanden. Und das sind doch genau die Stücke, die wir brauchen. Und die im Übrigen einordnend und hintergründig sind. Und wir haben jetzt gerade auch, weil da immer so getan wird, also wir haben jetzt gerade in der Frage der Türkei, wenn man sich da anguckt, was wir in der Mediathek dazu hatten, das ist wirklich umfangreich. Also ich habe manchmal das Gefühl, da wird auch nicht richtig... Also ich glaube ja das ja, aber abgesehen davon sind ja die Darstellungen dann doch teilweise irgendwie ein bisschen ja, lückenhaft oder so. Und andererseits geht es ja auch nicht darum, was noch funktioniert, sondern um das, was alles nicht mehr funktioniert bei scheiß ARD, ZDF. Ja, was sie alle für ein Zeug versimmeln. Ja, so. Ich habe das Stück über Katar nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da nicht darum geht, dass es einen islamischen Einfluss da gibt, der dafür sorgt, dass die Leute da nicht in Freiheit leben. Und dass es da auch bestimmt nicht darum geht, wie die hier in den Westen mit Propaganda uns hier beschallen und wie sie da ganz anders reden, nämlich wie ich ja auch schon mal bei den Weltraumaffen am Sonntag gezeigt habe, hier mit diesen ganzen ja. LGBT-Themen und so. Und darum geht es da bestimmt nicht, sondern worum geht es da bestimmt? Ja, wie viel Geld die da haben? Böser Kapitalismus. Vielleicht um Zwangsarbeiter oder so. Ja, bei der wie das mit dem Feminismus vorankommt. Und so. Dass wir damit Geld machen. Geld. Ja. Ich habe nirgendwo Sklaven gesehen. Nicht richtig geschaut, was da stattfindet, sondern es wird was behauptet, dann wird es wiederholt und dann übernimmt es noch jemand und damit ist es dann gesetzt. Also wirklich, danke Frau Strobel, genau so funktioniert bei euch die Meinungsmache. Irgendwer sagt was, ein anderer wiederholt es, dann schreibt jemand noch vielleicht einen Aufsatz drüber, der in eine Unibibliothek kommt und zack, ist es Gesetz. Was sag ich mit der Reschke los? Schläft die ein oder ist die so angepisst oder... Ich glaube, sie ist pisst, ja. Tilo hat es überhaupt nicht. Die sieht überhaupt nicht fröhlich aus, seit sie mit Tilo gesprochen hat. Darum, dass man sich da ein eigenes Bild macht und reinschaut und das stimmt einfach nicht. Und ich finde, da bin ich im Übrigen ganz bei Anja, ich finde die Digitalisierung, und das ist richtig, hilft uns Öffentlich-Rechtlichen nochmal neu an Dinge heranzugehen. Und das finde ich einen total spannenden Vorgang. Und ich habe auch gar nicht. Ihr kommt aus einer Zeit, als Fernsehen machen unendlich teuer war. Aus so einer Zeit kommt ihr. Und da hattet ihr dann noch ein Monopol da drauf. Als das so nicht zu leisten war. Und wir leben heute in einer Zeit, wo du dir für ein paar tausend Euro ein komplettes Studio einrichten kannst. Und man braucht euch nicht mehr. Ihr seid nicht mehr nötig. Nichts dagegen, wenn wir losstürmen und losgestürmt sind und vieles ausprobiert haben. Ja, wie denn sonst, ja? Und dann wird auch nicht alles sich durchsetzen. Aber das jetzt als Thema zu nehmen, dass die jungen Journalisten nicht an Themen interessiert werden oder sie behindert werden, Themen zu machen, das finde ich schon einen relativ abstrusen Vorwurf, mit Verlaub. Okay, Anja, du hast ja jetzt mit Reschke Fernsehen den Versuch unternommen, ernsthaften Journalismus, ich würde mal sagen... Ich muss dazu nochmal sagen, weil ich finde es... ernsthaft. Ja, was hat sie versucht, da? Ja, das ist Jan Böhmermann-Masche. Wenn es dir nicht gefällt, ist es Satire, leb damit, Satire darf alles. Und wenn es dir gefällt, ist es Journalismus, nimm es ernst, ja, glaub es. Ja, und wenn es falsch und verlogen ist, dann geht man nicht weiter darauf ein oder so. Das war Satire. Ach so, ja. Das war ja, okay. Nur, bist du nicht schlau genug, um die Satire zu erkennen. Wie konnte ich das erkennen? Konnte ich das verkennen, genau. Oh mein Gott. Ja, und rechte Fernsehen waren das nicht die, die irgendwie Probleme hatten, weil sie irgendwie behauptet haben, der Herr Reichelt würde Drogen nehmen, gar nicht beweisen konnten. Haben sie die wieder abgesetzt oder was? Oder hat die sich selber wieder abgesetzt oder was? Nee, die gibt's noch. Und die Folge, okay, waren sie auch ganz stolz drauf, dass sie die Folge auch nicht weggenommen haben, sondern nur rausgepiept. Aber hier steht, dass sie geschwärzt bzw. rausgepiepst. Ja, rausgepiept, ja. Aber da waren sie dann stolz drauf. Das haben sie richtig vor sich hergetragen, dass sie die Folge dann mit Piepser noch haben. Artige Argumentationsform zu sagen, ja, es gibt Steuerung F und Y-Kollektiv und die Reportage und so weiter, aber die gelten alle nicht und der Rest ist Bullshit. Also ja, die sind aber da, also sie werden ja gemacht und da passieren nicht es ist nicht die Ausnahme, sondern es sind ja sehr gut. Wir haben wissenschaftliche Studien. Thilo hat komplett recht an dieser Stelle und der Versuch, jetzt nochmal irgendwie die gleiche Nummer nochmal zu erzählen von Frau Reschke, ist unterirdisch. Übrigens, ja. Übrigens, was? Ich bin dann mal weg. Du bist jetzt gemutet. Was? Hallo? Jetzt irgendwie. Ich kann mich irgendwie nicht entmuten gerade. Okay, ich würde gerne die Titel von der Frau Reschke einmal kurz vorlesen. Egoland Bayern, so zieht die CSU uns alle ab. Macht und Sexismus, it's a match. Vorwurf, Machtmissbrauch, die Akte Julian Reichelt. Gefälschte Tagebücher. So gefährlich war der Hitler-Fake wirklich. Schmutzige TÜV-Deals, die Schattenseiten deutscher Gründlichkeit. Der Kampf ums Klima, wie uns die Ölindustrie belügt. Reich und radikal, wie Millionäre den Staat bekämpfen. Fehldiagnose beim Arzt, die gefährliche Gleichbehandlung der Frau. Und das soll... Das soll sowas wie Journalismus sein? So eine einseitige Kackscheiße? Und jetzt habe ich echt Bock. Also, so gefährlich war der Hitler-Fake wirklich. Gefälschte Tagebücher würde ich ja gerne sehen, was sie da für ein völlig abstruses Narrativ draus spinnen. Was hätte passieren können? Ich weiß jetzt nicht genau, was da hätte passieren sollen. Ich glaube, was sie da meinen, ist, man hat ja irgendwelchen Rassismus da erfunden quasi und oder es menschelt oder irgend sowas in der Art. Also du kannst ja Hitler nicht irgendwie normal darstellen oder du darfst dir sowas doch nicht ausdenken, wie einer denkt. Aber mir in der Fahrt vom Wagen, im offenen Wagen, eine Erkältung zugezogen und Eva sagt, ich habe Mundgeruch. Ja, schon klar. Das hätte uns alle umbringen können. Ich bin mir sicher. Und wenn wir das nicht überreißen, ja, was das für ein Knaller ist. Ich bin dazu, dass es die Ausnahme ist, Anja. Welche? Von der Otto Brenner, Steffen. Otto Brenner, ja. Nee, also entschuldige, also du kannst doch nicht sagen... Du verteidigst hier den New Journalism. Lass mich doch mal ausreden, Tino. Danke. So, was heißt, ich verteidige den... Wem gilt es jetzt? Yay, ja, jetzt Female Power. Ja. Das ist die große Frage, ne? Wem gilt das jetzt? Wem gilt das jetzt? Wem gilt das jetzt? Ja. Ja, der Frauenpower gilt das. Der Frauenpower, ja, würde ich auch sagen. Als Maul. Oh. Weiß man nicht, aber ich nehme es jetzt für mich. Nein, du kannst doch nicht sagen, da gibt es drei Formate, die sehr erfolgreich sind, die Millionen Abrufe haben, die tatsächlich Journalismus, Reportagen aus allen möglichen Bereichen machen. Und ich habe jetzt nur einen Rechtsextremismus. Wir waren bei den Taliban, wir waren im Westjordanland, wir haben geguckt, wie, keine Ahnung, unterschiedlich Impfstoffe in Israel und im Westjordanland und weiß der Geier was alles. Und dann kannst du nicht sagen, das ist die Scheiße, ne? Wie unterschiedlich die Impfstoffe und so weiter. Ja, das ist alles ungerecht. Aber ich meine, wie kann sie denn nicht sehen, was der Rest ist? Das ist halt wirklich, ich meine, da muss ich ihm halt uneingeschränkt recht geben. 80% davon sind halt Dreck. Ja. Ist Arschhaare rauchen gefährlich? Oder warum du mindestens dreimal am Tag masturbieren solltest? Oder diese ganzen anderen Glanzstücke da. Das ist alles Dreck. Und da hat er komplett recht. Und sie versucht dieses sich Foto das gerade schön. Dieses Bild zu gefällt mir auch. Ja, das ist sehr gut. Der demütige Büßer und die heilige Maria von den Schlachthöfen. sagen, ja, nee, das gilt aber alles nicht. Es ist ja alles da. Und wenn du in die Mediathek guckst, auf die Stage, hast du jeden Tag die gleiche Range. Es gibt eine Serie, es gibt einen Spielfilm, es gibt ein Informationsformat, es gibt Fiction, es gibt Comedy. So. Also diese fünf Dinger sind immer jeden Tag verteilt. Du hast eine Range von breiten Dokus und ich muss Alter, du musst doch verstehen, dass du auf der Stage eine Range hast, ja? Verstehst du? Jeden Comedy Tag ist, doch nicht ist Comedy. Auf der Range eine Stage. Und da ist Comedy alles ist so drin. Nee, da ist nichts, das ist ja kaum noch Comedy drin, das ist doch gar nicht mehr witzig und so weiter. Das ist auch nur so ein Belehr-TV. Ja, aber das verstehen die alle nicht mehr. Die sind ja so tief mit dem Kopf im Anus ihrer Vorgesetzten und ihrer. Und das ist so ein Kreis, weißt du? Am Ende steckt dann der Aufsichtsratschef den Kopf bei der Putzfrau hinten rein. Und dann sitzt du so im Kreis. Und die haben keine Ahnung, wer ihre Kunden sind. Die haben keine Ahnung, wer wir sind. Die haben, die zu erziehen sind. Nee, wir sind vor allem die, die zahlen müssen. Das ist ja das große Perversum daran. Weil wir zu Hause halt keine Stage auf der Range haben. Ja, was ist. Ja, wir haben ja unseren Kanal, da ist auch eine Stage und eine Range mit ganz viel Spielfilmen und. Investigativen Spielfilm, Journalismus und Comedy. Diese Kackspielfilme, die sind aus Schweden einkaufen und übersetzen. Das ist auch alles nichts. Okay, das machen die auch. Ja, die komischen Krimis doch wahrscheinlich. Ja, aber ich muss ja auch wieder sagen, dass ich die Inhalte immer noch viel, viel schlimmer finde als das Geld. Weil bei dem Geld, da kann man ja immer noch sagen, das ist ja irgendwie ein Maßstab, wo man irgendwie sagen kann, ihr habt so und so viel Euro gehabt, ihr habt so und so viel produziert oder so, was natürlich auch nicht in keinem Verhältnis steht, weil sie ja so viel für irgendwelche Fußballrechte und so einen Scheiß ausgeben, weil irgendwelche Leute rumnölen, weil keine Frauen-WM läuft und so. Na, dann können wir ja dafür ja so viel Geld ausgeben, für die Scheiße. Und na, also, aber ja, also mich riecht auf jeden Fall der Inhalt noch viel, viel mehr auf. Klar, das Geld ist auch ätzend und es ist auch jeder Euro zu viel eigentlich für den Scheiß, den man dann geboten kriegt. Ja, aber das ist halt, treffen sich auf dem Gang und dann heißt, oh, ich habe deine Reportage gesehen, die war super. Ja, deine auch, toll. Super und so. Investigativ, finde ich toll, wie du die Themen anpackst, die wirklich wichtig. Ja, du auch. Du bist der Beste, uiuiui. Ja, da ist niemand mehr, der sagt, das ist scheiße, weil die Leute, die dürfen gar nicht mehr rein oder werden rausgemobbt oder hatten wir auch schon diesen einen Journalisten, der gesagt hat, der kriegt keine Aufträge mehr, ne? weil er halt die falschen Sachen gesagt hat. Ja. Wenn es wirklich mal gut ist, ne, dann ist es entweder von einer externen Produktionsfirma und ist ansonsten nicht mehr zu gucken oder so, oder es ist ja in einer Zeit dann depubliziert, das ist auch so eine Nummer, ne? Das ist alles irgendwie auf den Müll schmeißen, wieder ihre ganze Arbeit, das ist irgendwie auch bescheuert. Und das mit den Produktionsfirmen finde ich eh nochmal eine krasse Geschichte, dass dann sich Leute wie der Böhmermann halt ihr Geld verdienen und dann sich auch noch die Produktion in die eigene Hand nehmen und eigentlich nur noch abmelken bei den Anstalten, ohne dass sie irgendeine Kontrolle darüber haben oder dass mal jemand sagen könnte, das gefällt mir nicht oder so. Ja, unabhängig halt, ne? Ist doch schön. Unabhängigkeit ist doch wichtig. Ja, aber eingekauft, ne? Eingekauft. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die einzige Doku, die ich bei ARD gesehen habe in den letzten, ich würde sagen, 20 Jahren oder so gefühlt, die halbwegs wertvoll war, das war die von, die sie eigentlich in den Giftschrank packen wollten, ja, von dem hier über Hubertus Knabe, die vor 2 Jahren oder so lief, die irgendwie im November, wenn ich mich richtig erinnere. Und die war ja so in der Kritik, weil sich ja hinterher herausgestellt hat, dass der Macher von der Doku ja selber Geld auch gespendet hatte an den Knabe für seine hier oder sich da ja, irgendwie so Rechtsstreit oder was hat er da, glaube ich, ne? Ja, oder was Geld gespendet oder sich nur irgendwie bei Facebook drüber geäußert hat oder so. Und bei dem war ja eigentlich klar, dass er halt mit dem Knabe sympathisiert, aber wenn du dir diese Doku halt angeguckt hast, dann ist es halt nicht durchgekommen, in keinster Weise. Na, also der hat ja wirklich auch diese andere Seite, diese linken Politiker, die der Knabe da ja teilweise geoutet hat als ehemalige SED-Leute, was gar nicht bekannt war und so, die hat er alle zu Wort kommen lassen. Und auch auf eine Art und Weise, dass man jetzt auch als jemand, also wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir natürlich auch, diese ätzenden Linken hier und der gute Hubertus, ne? Aber selbst da haben die jetzt halt absolut so gewirkt, dass halt ihr Standpunkt auch irgendwo verständlich war. Ne? Also wenn du dir das angeguckt hast, dann hast du dir halt schon gedacht, so ja, ist natürlich auch irgendwo richtig. Ne? Also der hat eigentlich da mit diesen Leuten noch mehr Sympathie geweckt bei jetzt auch jemandem wie mir, der jetzt wirklich nicht auf deren Seite steht. Ne? Also dem kann man überhaupt nicht vorwerfen, dass er da jetzt irgendwie ein Hitpiece gemacht hat gegen die Gegner von Hubertus Knabe oder so. Aber auf der anderen Seite, bei der Scheiße, die ihr ständig verzapft, da ist es immer so. Na, also. Und das war echt die einzige Doku, die ich da gesehen habe, die wirklich gut war. Und die ist auch schon wieder 2 Jahre alt oder so. Und die Reschke-Fangen haben maximal 1,3 Millionen Zuschauer gehabt. Im Schnitt sind es eher so 900.000. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das kommt ja, was natürlich für ein. Niemand. Was natürlich für einen Internetstream schon wieder viel wäre. Ne? Also. Ja, für einen Internetstream. Aber ich meine, wir machen einen Internetstream, da gucken irgendwie in der Woche 4.000 Leute drauf und wir kosten genau nichts. Die machen irgendwelche Sachen, da gucken dann halt in dem Fall 900.000 Leute und das kostet halt jeden einzelnen Menschen in diesem Land 1836. Gut, sie ist einigermaßen prominent, aber auf Funko oder so, da gibt es schon auch Kanäle, die deutlich weniger geguckt werden. Ne? Also es interessiert sich nicht unbedingt alle für Öffentlich-Rechtliches oder so. Die müssen auch kämpfen. Aber sie haben auch die nötigen Penunsen dafür. Also die Dokus, die jetzt, ich kann es jetzt nur von Panorama-seitig sagen, ich kann nicht. Also ich habe nicht im NDR, vielleicht ist es bei euch so, aber im NDR habe ich nicht erlebt, dass wir plötzlich in den Redaktionen gesagt kriegen, oh, dieses Thema müsst ihr machen wegen der Reichweite und dieses Thema müsst ihr nicht machen wegen der Reichweite. Panorama hat dieses Jahr 3 Langformate gemacht, die sich nur um das Klima beschäftigt haben. Also zu tun, als würden wir das alle nicht tun, ist falsch. Es gibt natürlich immer 1000 Themen, die man gerade nicht gemacht hat, das ist wahr. Aber ich würde nicht behaupten, dass wir irgendwie jetzt plötzlich von Reichweiten getrieben sind und so weiter. Und dass ein Magazin, Georg, in der Mediathek nicht funktioniert, ist auch nicht so schlimm. Weil dafür ist es nicht gemacht. Ich gucke mir auch kein Magazin. Nein, ich bin so, Magazinmacherin, aber ich gucke es so, mir Anja, nicht in Anja, der Mediathek so, an. Anja, jetzt widerspreche ich. Es geht nicht. Ja, das ist auch jetzt wieder dieses Ding. Sie, so, ja, wir machen das doch. Wir machen doch die ganzen wichtigen Dinge. Ich erinnere mich nur noch an den Restle vorhin, wo er meinte, so, hier die Clan-Kriminalität wird geguckt und das hier die Palästinenser-Doku wird nicht geguckt, ne? Und das ist halt deren Denke so. Die machen halt das Programm, was sie halt meinen, was die Leute brauchen. Und nicht das, was sie wollen. Weil die alle doof sind. Ne? Das ist halt echt das Ding. So, nee, Thilo, wir machen das doch schon. Wir machen doch schon das Programm, was du meinst, was die Leute alle unbedingt brauchen. Wir machen uns doch schon keine Gedanken darüber, was die Leute wollen. Oder irgendwie die Welt so darstellen, wie sie ist. Nee, Tilo, wir kümmern uns doch schon. Klar, es gibt noch ganz viele andere Dinge, die Leute eigentlich brauchen, aber nicht wollen. Aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Nicht um das Magazin als Form, es geht um die Art des Journalismus, die ein Magazin gemacht wird. Ja, der ist aber da. Nein, nein, das widerspreche ich mal. Geht doch mal in die Mediathek, die Inhalte. Ich bin jeden Tag in der Mediathek. Ja, ich auch. Die exklusiven, wirklichen, tollen Inhalte, die viele Magazinredaktionen machen. Mir geht es nicht um das Format. Wirst du selten. Ja, dann müssen wir uns vielleicht mal zusammensetzen und ein bisschen schlauer überlegen, wie wir die Magazine in die Mediathek tun. Aber jetzt zu sagen, oh, das will aber keiner haben, ist mir ein bisschen zu sehr auf den Rücken geworfen. Ich bin die Arme. Ja, ich gebe ja zu, dass wir uns alle auch an die eigene Nase greifen können. Ich habe nicht das Gefühl, dass das was ist, wo es Rückendeckung, Rückenwind von der ARD gibt. Aber das ist auch schon wieder so ein hohles Geschwätz. Was wollen Sie denn dann daran ändern, dass die Leute keine Magazine in der Mediathek gucken? Wollen Sie einen bunten Rahmen drum machen? Oder was genau? Wie wollen Sie die Leute dazu bringen, wenn die halt lieber in die Mediathek gehen, um ihre Serienfolge zu gucken oder einen Spielfilm oder Musikanten starten? Dann werden die nicht, weil da Georg Rest empfiehlt, jetzt ganz neu, super toll, Reportage steht, werden die da nicht draufklicken, Georg. Ich weiß nicht genau, was für ein gutes Zeug ihr da redet. Ja, Mars, bei mir roboterst du gerade so ein bisschen. Oh, super, ich hatte heute schon mehr Schwierigkeiten mit dem Netz. Vielleicht da mal kurz raus und wieder rein oder so? Ich probier's mal. Dim, dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim, dim. Wir warten kurz. Gleich weiter. Nicht, dass er den Rechner neu startet. Nein. Öffnet den Browser. Den Browser. Oh, welcome back. Also ich war alles irgendwie langsam und zäh. Ich hoffe nicht, dass ich hier rausfliege in nächster Zeit. Okay, ja, ist nicht besser geworden, aber wir machen erstmal weiter. Ja. Strich machen, weil ich gerne mit dir über dein neues Format sprechen würde. Und dich fragen würde. Ja, für so einen Mittag, alles gut. Am Dienstag. Aber wir werden weiter kontrovers bleiben. Du hast dich ja entschieden, jetzt Reschke-Fernsehen zu machen. Das ist so, ich sag mal, das, was Jan Böhmermann im ZDF macht, natürlich nicht das Gleiche, aber sehr ähnlich. Sie hat sich entschieden. Sie hat nicht irgendwie vom Chef den Auftrag gekriegt oder den Auftrag vorgeschlagen oder das vorgeschlagen und dann wurde das genehmigt oder so, sondern sie hat das entschieden. Ja, das wird schon wahrscheinlich irgendwie so gelaufen sein, dass irgendwer gesagt hat, ja, okay, kannst du jetzt machen. Aber die hat schon ganz schön viel zu sagen im NDR. Ist doch schon gut, dass sie es auch selber so sehen, dass das dieselbe Scheiße wie Böhmermann ist. Ja, ist es so. Ja. Unglaublich feindselige Kacke, wo du irgendwie deinen Kleinkrieg gegen die Leute irgendwie da und alle deine Feinde irgendwie führen kannst und dich immer wieder auf Satirefreiheit berufen, es sei denn, irgendwer will es nicht ernst nehmen, dann kannst du ihm wieder sagen, hey, hallo hier, ich bin Journalist, das ist ein journalistisches Format. Bitte ernst nehmen, ja. Ich habe hier Journalistenmut auf gerade. Ja, soll der Thilo doch mal sagen, was seinen politischen Wert das hat. Also. Von der Form jedenfalls sehr ähnlich. Warum hast du für dich entschieden, das zu machen? Ist das für dich die bessere Form, politische Inhalte an ein Publikum ranzubringen? Erklär mal. Nee, es ist nicht die bessere Form. Es soll auch Magazinjournalismus nicht ersetzen, auch Dokus nicht ersetzen, sondern tatsächlich bin ich einer der Fernsehmacherinnen, die, seit sie Fernsehen machen, es liebt, mit der Form zu spielen. Und ich denke wirklich schon seit Jahren, muss ich sagen, darüber nach, wie man die Themen, die ich wichtig finde in dem politischen Magazin und für die ich brenne, ich mache seit über 20 Jahren Panorama und ich liebe dieses Format, ich finde diesen Journalismus toll, ich finde die Leute toll, ich mag das alles echt gerne. Aber ich habe schon oft festgestellt, dass das, was wir machen, eben ein bestimmtes Publikum, und das gibt ein bestimmtes Publikum, was sich diese Magazinjournalismus anguckt, das ist auch hoch, ja, ich meine, das darf man nicht vergessen, das gucken in der ARD 2,5 bis 3 Millionen Menschen, das ist ja nicht nix. Das ist ja ein ziemlich guter Erfolg. So, aber wie man das auch nochmal anders erzählen kann, so wie wir untereinander reden, und gibt es nicht eine andere Möglichkeit, auch noch an ein anderes Publikum das ranzutragen? Und das ist das, was ich gerade versuche. Aber ist es nicht, also der Eindruck, der doch entsteht, und das gilt ja nicht nur für die ARD, das gilt ja auch für das ZDF, dass man, sage ich mal, von einem klassischeren, sehr ernsthaften Journalismus zunehmend in die eher leichteren Formen kommt. Das, was wir ja beschrieben haben in der Otto-Brenner-Studie, dass wir gesagt haben, es ist New Journalism, es ist gefühliger Journalismus, es ist auch Mischformen, Graubereiche in die Satire zu gehen. Aber lass mich aussehen, dass wir auch in die Mischformen gehen, dass das zunehmend dominanter wird und dass wir zunehmend weniger von dem haben, was vielleicht auch wehtut. Also, ich lade dich ganz herzlich ein. Ich habe gestern... Nee, das Zeug tut auch alles weh. Das tut auch weh, Georg. Gestern Abend bis, ich glaube, 7 Stunden lang die 8. Folge von Reschke Fernsehen aufgezeichnet. Wir haben 3 Monate an diesem Stück recherchiert. Es ist exakt genau der gleiche Rechercheaufwand für ein 30-minütiges Langformat oder für eine Magazinsendung. Ich habe es mir ehrlich gesagt viel leichter vorgestellt. Es ist richtig, richtig, richtig viel Recherchearbeit. Und dann kommt noch die sozusagen zweite Kunst drauf, das nämlich leicht und locker zu erzählen. Das macht es noch komplizierter. Und das ist der Punkt, den wir natürlich auch übrigens in unserem Journalismus auch versuchen müssen. Es hilft völlig ja, aber auch doch völlig unsinnig. Es muss nicht alles leicht und locker erzählt werden. Oder irgendwie pfiffig oder flippig oder irgend so ein Scheiß. Ja, das machen sie ja auch gar nicht immer. Also wenn ich dann an diese Antifeminismus-Dinger denke, die haben sie meistens auch spannend getrimmt, ne? Und Horror oder so. Hilft nichts, wenn du alles weißt, sondern es geht schon auch darum, das so zu erzählen, dass es interessant ist. Es ist unsere Aufgabe, auf Themen aufmerksam zu machen. Und zwar... Mit allen Mitteln, die uns die Erzählform bietet und die uns die Fernseherzählform bietet. Und ja, mit euren Themen, ne? Mit den Sachen, die ihr wollt, dass die Leute mitkriegen, genau. Ja, es verfälscht immer die Geschichten halt, wenn er so eingreift. Deswegen ist es immer noch seriös und es funktioniert beides zusammen. Aber ich meine, das für mich ist das die Amerikanisierung des TV-Journalismus einfach... am Ende nur noch drüber lachen zu können, weil man, also harte Systemprobleme irgendwie mit Humor und Satire vermitteln zu können, damit die Leute, ne, also wie du gesagt hast, leicht und locker das angucken können, obwohl es hier um fucking grundsätzliche, schwerwiegende Themen geht. Vielleicht sollten wir darüber einfach nicht lachen können, sondern wir müssten vielleicht wirklich mit Bauchschmerzen dann schlafen gehen, weil unsere Gesellschaft gerade den Bach runtergeht in gewisser Weise. Die Faschisten haben gerade einen unglaublichen Aufstieg. Wir müssen uns da irgendwie mal klar machen, woran das liegt. Und vielleicht sollten wir uns tatsächlich bei der Ansprache ändern und nicht noch mehr Lockerheit und noch mehr Leichtigkeit versuchen. Ich würde dir gar nicht widersprechen, dass das gar kein Rechercheaufwand ist oder so weiter. Aber vielleicht, wie Georg, das will Georg ja glaube ich auch sagen, die Sachen müssen wehtun, weil wir haben viele Illusionen in unserer Gesellschaft, die wir nicht mehr so weitertragen können die nächsten Jahrzehnte. Einfach anhand unseres Wirtschaftssystems, anhand unserer strukturellen Rassismus, strukturelle Diskriminierung, das wird immer nur Marcuse. Also wenn sie davon noch mehr senden, dann wird das auch nicht. Das wird auch nicht funktionieren. Ja, der ganze strukturellen Scheiß und so übrigens, das geht auf die eine Ehefrau von Marcuse zurück. Die hat sich das überlegt mit dem strukturellen. Ja, es wäre durchaus eine Aufgabe, mal das nachzuweisen, weil da werden viele Leute dran scheitern. Oh Mann. Punktuell berichtet, wir beschäftigen uns damit punktuell und nicht systematisch, jeden Tag, jede Woche. Und da nützt es wenig, wenn wir dann nur einmal die Woche bei Reschke Fernsehen drüber lachen können oder in der Heute-Show, sondern ich finde, das ist sogar eher schade und das schädigt, weil am Ende haben wir halt drüber gelacht. Schön. Wie siehst du das? Sind das... Ist das Anja, lass mich kurz. Ich würde die Frage gerne an Christine stellen. Würdest du sagen, dass diese neuen Formate, die ja zunehmen, das beobachten wir ja, dass es nur eine Ergänzung des journalistischen Angebots ist, so wie es Anja beschreibt? Oder siehst du da auch einen Trend für die ARD oder für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Also ich sag mal Beispiel, wir haben ja schon extra drei als ein eher klassisches Satire, politisches Satire-Format gehabt. Wir haben jetzt mit Reschke Fernsehen so eine Hybridform zwischen Journalismus und Satire. Ist das ein Trend auch für die ARD, weil es vielleicht erfolgreicher ist als der klassische investigative Journalismus, wie er bisher gezeigt wurde? Also erstmal bin ich brutal, wirklich brutal stolz drauf, dass wir Reschke Fernsehen haben. Ich will das mal ganz deutlich sagen. Ich finde, wir haben diese Form bisher nicht gehabt und ich glaube, wir brauchen sie auch, weil diese These von wir können Menschen... Was? Ist dein Gehirn irgendwie erst vor 5 Jahren angesprungen? Gibt es sonst irgendwelche Probleme? Küppersbusch? Wie hieß das damals? Zapp auch? Nee, wie hieß das von Küppersbusch? Sieht so ähnlich. Zack. Zack, glaube ich, ja. Ja. Was war das denn? War das nicht sowas? Hast du schon wieder vergessen, ne? Ist die Reschke, ist ja auch die erste Frau. Ist die erste Frau, die überhaupt sowas je und das ist ein Meilenstein, es ist die erste Frau, die jeden schwarzen Zwerg gespielt hat, ist Meilenstein. Ja. Und darüber vergessen wir einfach alles, was vorher war. Boah. Sie hat den Kompressor umgangen, oder wie? Wir können Menschen vorschreiben, wie sie konsumieren oder wie wir ihnen Dinge vermitteln. Die funktioniert nicht. Das ist, nee, aber ihr könnt entscheiden, wie ihr was darstellt. Das ist doch der Punkt. Du musst doch nicht alles veralbern, das stimmt doch. Ist eine These, die man nur haben kann, wenn man in einem System lebt, das wir alle nicht wollen, sondern wir müssen uns schon die... Wieso, das ist doch das, was ihr macht. Wir können den Leuten das nicht vorschreiben. Ihr könnt den Leuten nicht vorschreiben, das zu gucken, ja. Es reicht schon, wenn ihr es produziert und die es bezahlen müssen. Ja, es gibt da die Ludovico-Methode, ne? Wo man die Leute dann die Augen aufsperrt und regelmäßig tropft und die müssen sich das dann trotzdem ansehen, auch wenn sie nicht wollen. Vielleicht kommt das noch. Musst du dann Reschke Fernsehen gucken, kommt dann einer bei dir vorbei, schnallt dich auf den Stuhl, macht dir die Augen schön weinend auf und bleibt die halbe Stunde bei dir, ob du willst oder nicht. Ist das nicht auch in 1984, wo sie die Fernsehschirme halt gar nicht mehr selber steuern können, sondern halt dann sehen müssen, was ihnen der große Bruder zeigen will. Mühe machen, die Menschen zu erreichen. Und da gibt es unterschiedliche Formen. Und ich finde, ich bin ein großer Fan von Reschke Fernsehen, weil er genau das tut, weil es genau das tut, was wir brauchen. Wir brauchen eine saubere Recherche. Also ich wäre total Kicher dabei, wenn wir uns über etwas lustig machen, wenn wir veralbern oder ähnliches, wo harte Fakten sozusagen eine Grundlage dafür geben und es dann auf die leichte Schulter nehmen. Ist es aber nicht. Harte Fakten. Ja, wie man Statistiken eben so interpretiert. Ne? Das ist appelliert an die niedrigsten Sachen. Das ist hier, guck dir mal den Schuft, den Reichert an hier, was das für ein Kokser ist und weiß ich nicht was. Na, das sind die harten Fakten. Und guck mal, der hat was mit Frauen und die haben natürlich überhaupt nichts dazu zu sagen, ne? Und können sich ja gar nicht wehren, weil Gründe. Aber zu sagen, wir haben eine harte Recherche, wir haben ein Thema, und da kann man sich ja die letzten Folgen anschauen, was noch nicht so bekannt war, in eine Relevanz gebracht und damit Leute erreicht, die wir sonst damit nicht erreicht hätten. Das ist doch der Punkt, weil wir eine Form wählen, wir machen das Gleiche, was wir im klassischen Magazinjournalismus machen. Ihr recherchiert sauber, ihr macht einen kurzen Beitrag, ihr könnt einen langen Beitrag draus machen, und hier machen wir eine Form, wählen wir eine Form, die es im Übrigen international natürlich auch schon gibt. Ja, es ist ja nicht so, dass wir im luftleeren Raum sind und versuchen. Ja, also wir recherchieren sauber, ist bei euch auch nur eine Floskel, ne? Also recherchieren genau, sauber ist, ja. Wir haben den ganzen Rolodex durchtelefoniert, von A wie Amadeo Antonio bis A wie Amadeo Antonio, oder wie? Ja, ungefähr. Von A wie Amadeo Antonio. Wie will man das auch wissen, wenn man jetzt eine Information nicht gefunden hat, dass man die nicht gefunden hat? Also, versuchen damit auch eine andere Form von Aufmerksamkeit und Relevanz zu erzielen. Und das eine andere Form von Aufmerksamkeit und Relevanz, ja. Eine andere. Eine der dritten Art. Vom Planeten ja. Alpha Centauri, oder wie? Eine andere Form von Relevanz ist irgendwie komisch, auf jeden Fall. Ja. Hä? Ja, komplett leeres Gequatsche. Gewäsch. In meinen Augen. Ja, die Form von Relevanz, wo wir so viel Dreck werfen, dass auf jeden Fall ein bisschen was kleben bleibt. Das ist die Form von Relevanz wahrscheinlich. Irgendwas wird dieser Reichel schon gemacht haben. Das finde ich, diese Mühe müssen wir uns auch machen. Das heißt aber für mich nicht, und das auch zu sagen, dass das andere ausgedient hat. Es ist ja überhaupt nicht so, dass das, also es ist ja eine Mehr auch zu tun, wie wenn das jetzt die Mehrheit des Programms wäre, mit Verlaub. Ja? Wir können uns jeden Tag das Lineare und auch das, die Mediathek anschauen. Da findet alles statt. Es gibt die Magazinsendungen Dienstag und Donnerstag. Ich glaube, niemand macht so viel Magazinsendungen wie wir in der ARD. Wir haben Dokumentation, ist so, kann man nachprüfen, ist alles messbar. Wir haben so viel Dokumentation, wir haben nochmal deutlich die Schlagzahl erhöht. Und wir müssen uns aber schon auch die Mühe machen, Formen zu wählen, die von Leuten unter 50 eben auch gefordert werden. Und da können wir uns nicht zurücklehnen und sagen, wir bewegen uns nur in dem Kreis, wo wir bisher waren. Das fände ich furchtbar. Ja. Frau Strohm, kann man nur Witze vorsetzen, oder was, den Leuten? Das ist auch Unsinn. Okay, du und dann bitte, Thilo. Die Frage des Panels ist Auslaufmodell Journalismus. Vielleicht müssen wir das tatsächlich mit Ja beantworten, weil Sie beide machen hier gerade Werbung für Unterhaltung. Also natürlich. Reschke Fernsehen ist Unterhaltungsfernsehen. Es muss locker und leicht sein. Das wird von euch beiden hier beworben. Es muss unterhalten sein. Wir müssen irgendwie politische Inhalte, journalistische Inhalte unterhaltsam machen. Nein, investigativer Journalismus, Politikerjournalismus ist nicht Unterhaltung. Ja, vor allem muss ja immer alles gleichzeitig funktionieren und in einem und so. Das ist ja. Das haben wir ja auch in anderen schon bei der Digitalisierung zum Beispiel schon gesehen. Du machst keine Unterhaltung? Reschke Fernsehen ist kein Unterhaltungsfernsehen? Nein, ich mache Journalismus, habe ich dir ja gerade erzählt. Ich mache genau die gleiche Arbeit. Du hast gerade beschrieben, dass es locker und leicht ist. Habe ich ja gerade erzählt. Habe ich doch gerade gesagt, dass es Journalismus ist, Tino. Hast du was an den Ohren? Ich bin ein Journalismus. sein soll. Das war Quatsch. Ja, aber Journalismus darf auch angenehm sein. Es muss nicht... Du machst aber Unterhaltung. Du machst Journalismus. Nein, ich mach Journalismus. Anja, ja. Natürlich ist es Journalismus und natürlich ist es auch Unterhaltung. Es ist eine richtige Form. Ja. Ich mache auch Panorama. Also ich meine, es ist doch albern. Hat er gesagt, Reschke Fernsehen ist keine Unterhaltung. Es ist Journalismus. Diese Diva da... Da sagt jemand, dass sie eine Unterhaltungssendung macht und sie fühlt sich angegriffen. Ich meine, dann mach halt keine Unterhaltungssendung. Ja, das unterhält auch niemanden. Ja, aber es ist aufgemacht eher wie so eine Böhmermann-Nummer. Ja, ja, also, sieht so fluffig es rüber ist nicht, ja. Es ist nicht Monitor und es ist auch nicht Panorama, auch wenn du das auch machst. Ja. Aber es ist doch sauber recherchiert. Haben wir jetzt mehr Ronnie O'Sullivan gewinnt Snooker-Weltmeisterschaften, rennt aber auch Marathons. Ja. Und da wirst du auch nicht sagen, ist kein richtiger Snooker, weil du läufst auch Marathon. Das ist halt so, wenn man zwei verschiedene Sachen macht. Und sagt, ja, sie will da alles vereinen oder so, und das ist dann gleich ein bisschen viel auch. Ne? Journalismus und es ist Unterhaltung. Das können ist jetzt wir uns die darauf Erkenntnis einigen? Des Jahres. Können wir uns darauf einigen? Gut. Stopp. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt kommen, der vielleicht diese Dynamik ganz gut, oder Christine, dazu kurz, bevor ich... Ja, mich ärgert es so, weil ich komme jetzt mal von der Fiktion, ja, die ist ja auch bäh und wenn ich über ein Sachverhalt, also wenn ich über eine Geschichte lache, kann mir das genauso Erkenntnis bringen, wie wenn ich über eine Geschichte weine. Das hat sie aber bei Konfuzius gelesen jetzt, oder? Jetzt haut sie aber die universalen, immer gültigen Wahrheiten hier raus. Nur heute, ihr Kalender spricht auf der Bühne Nietzsche. Zum halben Preis. Ey. Fehlt alles noch. Kann ich diesen Gegensatz, ein Thema, was schrecklich ist, kann ich auch dieses Wort, mir bleibt das Lachen im Halse stecken oder auch das Lachen und ist ja nicht per se, ist eine Emotion, mit der ich eine Erkenntnis aufnehme. Das heißt doch nicht, dass dadurch die Erkenntnis verfälscht wird, sondern Lachen ist genauso eine Form, wie ich Menschen erreichen kann. Damit mache ich es nicht klein und doof und lächerlich, sondern es ist auch eine Form, wenn ich über jemand lache. Nee, genau das ist doch das Problem. Das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Da redet ihr doch gerade drüber. Da muss ich finde es ganz schlimm, dass Tilo Jung der Vernünftigste auf dem Ding ist und ich ihm ständig zustimmen muss. Was machst du hier, Strobel? Ich meine, entweder oder. Und wenn ihr halt das Gefühl habt, ihr erreicht die jungen Leute mit echtem Journalismus nicht mehr, dann sind die vielleicht auch einfach mit einer zu kurzen Aufmerksamkeitsspanne gesegnet, haben nicht genug Vorwissen oder interessieren sich halt dank TikTok lieber für Dance Moves und Cosplay. Pech gehabt. Ja, aber die holt ihr nicht zurück, indem ihr jetzt sagt, Klimawandel, yay, guckt mal hier, ich stehe auf dem Kopf und erzähle euch was vom Klimawandel. Das wird nicht helfen. Aber ihr glaubt irgendwie, dass das hilft, glaube ich. Und da sind wir wieder bei der Bubble und beim Elfenbeinturm. Ihr habt überhaupt keine Ahnung. Ihr zieht ein Vermögen ein jeden Monat von uns, verprasst das und wisst aber überhaupt nicht, wer eure Kunden sind. Müsst ihr ja auch nicht. Die zahlen ja. Das ist für mich genauso eine Form, die man wählen kann, um Erkenntnisse nahezubringen. In der Fiktion ist die Komödie die viel schwierigere Form als der Krimi. Und deswegen glaube ich schon, man muss sich die Mühe machen, Menschen zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass damit die Inhalte verfälscht werden. Das finde ich so absurd. Ich würde schon sagen, dass Form auch Inhalt verändert. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Form verändert Inhalt. Wenn ich Journalismus in anderen aber nicht Formen Aussage. Verpacke. Bitte? Aber nicht Aussage. Ja, aber es verändert Inhalt, kann es verändert Wirkung und es verändert vielleicht auch eine gewisse Darstellung und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft von Journalismus. Also ich würde behaupten, Jan Böhmermann ist tendenziell auch guter Journalismus. Es ist, wenn es gut ist, auch sehr gute Unterhaltung. Und trotzdem glaube ich, dass dieser sehr lustige, an die Satire angelegte Journalismus letztendlich beim Rezipienten eher dazu führt, dass man sagt, habe ich mal wieder gut gelacht? Habe ich mal wieder gut gelacht? Dort. Aber überhaupt, dass der Böhmermann als Journalismus einsortiert, ist einfach lächerlich. Ja, lächerlich. Böhmermann ist pure Propaganda. Das haben wir ja gesehen, wie gut seine Sachen recherchiert sind und wie durchdacht die Sachen sind und wie er überhaupt nicht sich irgendwie selber widerspricht. und weiter im Tag. Ich wünsche mir mehr Ernsthaftigkeit. Während ich einen ernsthaften, aufwühlenderen Journalismus, der nicht versucht, ins Lustige zu gehen, der nicht versucht, ins Satirische zu gehen, bei den Leuten eher auch die Ernsthaftigkeit des Themas hinterlegt, als einer, der es in der Form von Satire macht. Also, ganz einfach gesagt, ich glaube, dass die Heute-Show im Zweiten gute Unterhaltung ist mit journalistischen Elementen. Ich meine, die bedienen sich ja oft bei uns politischen Magazinen. Und trotzdem glaube ich, dass es niemals politischen Magazinjournalismus jetzt nicht in der Form, sondern das, was wir in der Art und Ernsthaftigkeit, wie wir es darbieten, ersetzen darf. Und ich beobachte den Trend in diese hybriden Formen, in die Mischformen, in die satirischen journalistischen Formen, in die unterhaltenden journalistischen Formen mit deutlich größerer Sorge als du. Das kann ich sagen. Also vielleicht bin ich da lockerer in der Hüfte als du, das kann sein, weil ich kann Jan Böhmermann gucken, ich amüsiere mich und ich habe trotzdem was mitgenommen. Also ich kann das alles zusammen. Ja, trotzdem die ganze Negativität und die ganzen... Können wir einfach mal kurz innehalten und bewundern, was Anja Reschke für ein Wahnsinnsmensch ist. Nicht nur, dass sie knallhart recherchieren kann, alles locker und lässig rüberbringt. Sie kann sogar Böhmermann gucken, lachen und danach was mitnehmen. Ja. Ich meine, wenn wir einfach nur Anja Reschkes hätten, wie gut wäre das hier in dem Land? Ja, also, was man da mitnimmt, sind die Säue, die man durchs Dorf treiben muss. Das Mediale in der Zukunft. Oder wie Dominik Engel es ausdrückt, ich kann Böhmermann auch schauen, wenn ich Ton ausmache und das Bild. Ja, so geht es mir auch. Aber so... Ja, ich meine, der Ressler hat halt recht, ne? Mit dem Spruch, dass das irgendwie auch so ein Setting gibt bei den Leuten. Wenn das irgendwie witzig ist, das Thema, dann vergisst man es eben schneller. Das wäre ja nur ein Witz oder so. Und ich finde diese Strenge, mit der ihr jetzt hier rangeht, überraschend, ehrlich gesagt. Es wirkt auf mich auch so ein bisschen, verzeiht mir, alt. Weil ich so das... Yeah. Gott, und die Arschlöcher da klatschen, nur weil jemand irgendwie ein Argument, gesagt hat, die Jungen sind voll gut und die alle denken, ja, wir sind Berufsjugendliche. Wie dumm kann man sein, echt? Wirklich, wie dumm kann man sein? Ihr steht auf den Schultern von Riesen, ja? Und nur deswegen habt ihr überhaupt das Standing, weil vor euch die schon erwähnten Leute kamen, Friedrichs. Nee, wir brauchen neuen Journalismus. Nein, wir können das alle viel besser. Modern. So wie die Drehbuchschreiber bei Disney das jetzt alle viel besser können und Star Wars und Indiana Jones und so. Die können das auch alle viel besser und so. Na, denkt klar. Ihr auch, ihr braucht das Alte alles gar nicht mehr. Das kann alles weg. Wir machen das jetzt neu und besser und schöner. Und dabei macht ihr nichts weiter, als eure Exkremente an die Wände zu schmieren und euch drin zu wälzen und dann zu sagen, hey, guck mal, und jetzt lob mich, weil ich habe hier was Tolles gemacht. Das macht mir gerade große Sorgen. Wir schlitteln in die Krisen und wir plädieren für mehr Unterhaltung, beziehungsweise mehr Lockerheit und so weiter. Nein. Also unglaublich. Nein, unglaublich, dass das noch beklatscht wird. Ja, das ist interessant, weil wir haben ja gesagt, Hauptsache jung, Hauptsache laut. Also Hauptsache jung wird hier beklatscht, immerhin. Ich würde sagen, es ist gar kein Widerspruch zu sagen, dass man beides hat. Es geht ja darum, wo geht der Trend hin? Und wenn ich sehe, was in meinem Sender zum Beispiel gerade im WDR passiert, da wird dieser Digitalisierungsprozess über sogenannte Ressourcensteuerung in einem Angebotssteuerungsprozess gerade organisiert. Da geht es darum, dass man sich anschaut, wen erreichen wir bisher noch nicht. Und dann kommt man relativ schnell auf die Idee zu sagen, aha, wir erreichen die konsumorientierten Hedonisten noch nicht. Oder wir erreichen die ganz Jungen noch nicht. Oder wir erreichen die Prekären noch nicht. Ja, das sind auch schon Milieueinteilungen, ne? Und das, deswegen macht man schön einfach Filme über den einzigen Schwulen im Dorf, für die 2% Queeren. Das wird sicherlich bei der Reichweite helfen und wird alle Probleme lösen, indem man sich weiter und weiter auf Minderheiten einschießt und die Mehrheit, wenn man sie dann braucht, vielleicht als Tatortbösewicht oder als schlechtes Beispiel in der Reportage oder so. Ne? Das wird euch sicherlich voranbringen. Fragt doch mal den Herrn Hagerup, ob er einen Ratschlag für euch hat. Ja, und auch nochmal mit Thilo Jung und seinen 1000 Krisen und so, ne? Also, wie viele Reportagen gab es denn in der Corona-Zeit über Geschäfte, die aufgeben müssen? Wie viele Reportagen gibt es denn jetzt über Geschäfte, die aufgeben müssen wegen ganzen Kosten von oder eurer Reportagen über Impfschäden. Klimascheiße oder so, ja. Oder über die Pfizer-Deals von Frau von der Leyen habe ich auch noch wenig gelesen. Ja. Oder habe ich heute gelesen, irgendwie ist jetzt das erste Mal, dass der Herr Scholz unter 50% gefallen ist bei der Zustimmung und die Zeitung hat draus gemacht, Merz kaum Zustimmung als Kanzler. Ja, wenn ihr weiter so macht, dann werdet ihr niemanden mehr überzeugen, im Gegenteil, ihr werdet einfach sterben. Also nicht die Menschen, die müssen irgendwann sterben, aber der Sender, das Format, das Programm, öffentlich-rechtliche will sterben, wenn ihr könnt euch zu einem queeren Spartenfernsehen für Migranten entwickeln, ohne dass euch einfach Leute fallen lassen. Für die paar Kursen und Angebote, auch journalistische Angebote, darauf ausrichtet. Und in Zeiten knapperer Ressourcen, das ist ja der Punkt, hätten wir unglaublich viel Geld und könnten alles gleichermaßen machen, würden wir hier nicht sitzen und streiten. Aber weil es eine Ressourcenverknappung gibt, weil es wie weniger krass, Geld im System gibt. Wie krass, die reden über Ressourcenverknappung und hätten wir alles Geld irgendwie. Ihr kriegt Milliarden in den Arsch geschoben. Wie macht RTL das denn? Oder ProSieben? Ich kann es mir gar nicht erklären. Und so Projekte wie Rechte Fernsehen können ja eben auch mal eben umgesetzt werden. Wir setzen sich das in den Kopf, dann machen sie das Peng. Also wo ist kostet das Problem? Ja auch nichts. Ja, wo ist auch das Problem? Muss man sich entscheiden, von was macht man mehr und von was macht man weniger. Und deswegen müssen wir uns doch über Trends unterhalten und können uns nicht so lässig hinstellen und sagen, wir machen ja alles gleichermaßen, weil im Ergebnis machen wir nicht alles gleichermaßen. Wir schauen sehr genau im Rahmen von Ressourcensteuerung in den Häusern gerade, wo geht das Geld hin und wo geht das Geld nicht hin. Und das ist der Punkt, dass wir sagen, jetzt habt ihr damit angefangen, ne? Ja, nachdem im RBB die Scheiße am Kommen war, habt ihr jetzt mal angefangen zu gucken, wo das Geld eigentlich ist, aber super interessant. Zukünftig über diesen Prozess, dass wir irgendwelchen Gruppen hinterherlaufen, die uns bisher noch nicht gucken, unglaublich viel Geld da rein, weil wir sehen, die wollen es eher jünger, die wollen es eher unterhaltender, die wollen es eher leichter haben und geben wir dann auf der anderen Seite möglicherweise Dinge auf, die wir ja alle, wie wir hier sitzen, für sehr wichtig halten. Georg, das ist doch ein entschiedenes, wir machen alles weiter wie bisher. Nein, und das kann doch nicht unser Ernst sein. Überhaupt also jetzt nicht. Mal ganz im Überhaupt Ernst. Nicht. Ich will das schon nochmal... Das ist doch genau das, was ihr vorhabt. Einfach weiter wurschteln, wie ihr wollt und lustig seid. Anstatt mal so alt, ja. Also, und so kenne ich euch auch gar nicht. Sag mal, ihr seid doch eigentlich ein Motor von Innovation. Ja? Und jetzt kann man doch nicht sagen, da draußen sind jüngere Menschen, die nehmen wir gar nicht ernst. Es ist nicht so, dass die Mittelverwendung jetzt der unter 50-Jährigen schon überbordend groß ist, sondern wahrscheinlich würden die unter 50-Jährigen sagen, liebe Öffentlich-Rechtliche, macht mal mehr Angebot für uns und schaut schon mal auch nach unseren Bedürfnissen. Und deswegen verstehe ich eine Redaktion wie der du angehörst, schon als jemand, der auch getrieben sein muss, diesen Anspruch zu haben und nicht mit seinem Publikum alt zu werden. Weil das war doch mit den Dinosauriern schon das Problem, dass die einfach übrig geblieben sind. Deswegen, ich finde, ihr habt verdammt nochmal den Anspruch an euch selber zu haben und das fordern wir auch von euch ein und ihr macht es ja auch, so schlimm ist es ja gar nicht, dass ihr eure Formen so wählt, dass ihr damit auch Menschen erreicht, die unter 50 sind, verdammt nochmal. Das wird doch wohl möglich sein. Knapp, das ist nicht der Punkt. Georg. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt, nein, das ist nicht, also für uns ist das nicht der Punkt. Natürlich sind wir innovativ und natürlich wollen wir auch jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen und User und Userinnen erreichen. Der Punkt ist, mit welchen Mitteln macht man das? Vielleicht ist ja das Problem das, dass wir im Augenblick im Öffentlich-Rechtlichen, im Rahmen der Digitalisierungsstrategien sehr quantitativ orientiert sind, dass wir schauen, welche Sinusmilieus in Gesellschaften können wir noch erreichen, die wir bisher nicht erreichen. Und vielleicht haben wir uns im öffentlich-rechtlichen System, im gesamten Digitalisierungsprozess in diesen Zeiten zu wenig gefragt, wofür verdammt nochmal braucht es eigentlich öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt noch und warum ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch für all die wichtig, die uns noch nicht schauen. Also die Frage. Ja, warum ist das auch für die wichtig, die uns nicht schauen? Ja, weiß ich auch nicht. Aber warum ist das wichtig für die? Das fragen wir uns. Ja. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen komisch, dass sie den jungen Leuten da nicht zutrauen, auch Themen etwas tiefer durchschauen zu wollen oder dass sie nicht vielleicht auch mal ohne eine Witzsendung, ohne fluffige Rüberbringerei dann auskommen. Das glaube ich eigentlich nicht. Ja, du hast ja bei der letzten Bundestagswahl schon gesehen, dass ganz viele von den jungen Leuten die FDP zum Beispiel gewählt haben und wie viel von denen findet denn statt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Auch nichts. Ja, auch so eine unterbelichtete Sache, ja. Frage, ja, also Jan Böhmer. Man sieht ja daran ein bisschen, dass die Leute sich, oder auch die jungen Leute, sich doch Gedanken gemacht haben. Ich meine, das hat ja viele überrascht mit der FDP bei der letzten Bundestagswahl, dass die jungen Leute die eben so gewählt haben. Ja, aber das passiert nicht noch. Sind ja von alleine drauf gekommen. Ja, du bist ja mal Rotan noch etwas. Ja, zickt alles hier. So, doch einfach mal. Man hat es mal auf den Punkt gebracht, weil ich hat gesagt, wir sagen immer, wir wollen die Leute abholen. Wir sagen aber nicht, ja, um Gottes Willen, was wollen wir ihnen denn tatsächlich anbieten und wo wollen wir sie denn tatsächlich hinbringen? Weil einfach nur abholen und die Leute dann verhungern lassen, kann ja auch nicht Programmstrategie des Öffentlichen. Ja, das bin ich nur, aber Leute abholen, verhungern lassen. Alter Marxist. Öffentlich-rechtlichen sein, auch ja, im Rahmen der Digitalisierung. Das heißt verhungern lassen, also das ist vielleicht auch nicht für alles ein Problemlösungsvorschlag bereit. Also es ist immer das noch nicht alles gelöst und dann lösbar so und was. Du hast ja gerade die knappen Ressourcen angesprochen, da kann man ja mal ansetzen. Das Geld ist knapp, auch für Journalismus und Dokumentation und so weiter und so fort. Ich glaube, wer hier für den Status quo kämpft, ist immer noch Frau Strobel, dass alles so bleibt, wie es ist. Nämlich, dass die ARD jedes Jahr oder alle 4 Jahre hunderte Millionen Euro an die FIFA und zum Beispiel den IOC bezahlen für irgendwelche Übertragungsrechte von nachweislich kriminellen Organisationen, die von ARD-Redaktionen übrigens uncovered wurden. Also man leistet sich Journalismus, der aufzeigt, dass IOC und FIFA kriminelle Organisationen sind, zahlt diesen Organisationen aber hunderte Millionen Euro, die an Journalismus später fehlen, für journalistische Formate, damit man diese Sportveranstaltung übertragen kann, die auch von der RTL und Sky und so weiter übertragen werden können. Das ist doch irre. Anja. Ich habe eine Frage. Woran machst du fest, dass Geld für, also, und ich kämpfe wirklich gerne dafür, aber woran machst du jetzt fest, dass jetzt Geld für journalistische Formate fehlt? Also was ist da deine Grundlage? Wollen wir Georg mal fragen, ob Geld fehlt? Das hast ja du gerade gesagt. Also, ja, also wenn zwei fehlt bis, ja immer Geld. Wenn bis 200 bis 300 Millionen Euro fehlen, ja gut, aber du hast weil das gerade gesagt, an FIFA und IOC. Die FIFA- und IOC-Debatte können wir auch führen, aber ich will das nur, weil du gerade gesagt hast, es ist Geld, was dann fehlt für Journalismus. Deine ZAP-Redaktion hat mir ausgerechnet, man könnte jede Woche eine Primetime-Hochglanz-Doku dafür produzieren mit dem Geld. Aber das wir Geld produzieren fehlt. Doch jede Woche eine Primetime-Hochglanz-Doku. Die läuft in der ARD, jede Woche Primetime? Jede Woche. Wo denn? Jede Woche. Wo denn? Montags, meistens auch, Donnerstags, es läuft inzwischen noch Dienstags. Was? Also, ja. Nein. Vielleicht solltest du mal Programm gucken. Doch, natürlich. Es ist Montag der Storyplatz. Jeden Montag, meistens sogar 7:45, da kommen unsere Primetime. Aber rechtfertigst du gerade die hunderte Millionen Euro an die kriminellen Organisationen? Nein, okay. Aber wollte ich nur verstehen. Ich wollte nur verstehen, was du sagst, es wird Geld für Journalismus weggenommen. Das okay. Geld, was man an IOC und FIFA zahlt, könnte man also in Journalismus stecken. Ist doch ganz einfach. Dazu habe ich mal gelesen, mit der FIFA und so, dass es irgendwo in den Verträgen mit der ARD, ZDF auch gewisse Klauseln gibt, die die Zuschauerzahlen dann bewerten, dass dann irgendwie die Kohle davon abhängig ist, was sie kriegen oder so. Also es ist nicht ganz unwichtig, wie viele Zuschauer die auch ziehen, dann kann so eine Fußball-WM den Schnitt schon mal ganz gut heben. Das ist ein wichtiger Punkt, dass sie das machen. Hat jedenfalls derjenige da geschrieben, habe ich mal gelesen. Weiß nicht. Und das gehört ja auch nun mal, ich meine, es ist ja auch die Frage, will ich jetzt was machen, was die Leute sehen wollen oder halt nicht? Ich kann sagen, okay, Fußball und Olympia mache ich nicht mehr. Dafür machen wir jetzt ganz tolle politische Magazine. Aber ja, es ist natürlich auch so eine ideologische, moralische Vorreiterei dann, ne, das durchzuziehen sozusagen. Einerseits klar, man muss ja nicht immer. Ja, aber was kannst du dann wirklich noch machen? Dann sagst du, aber eigentlich sind ja so Schauspieler, die Manager von Schauspielern, sind ja auch ganz schlimme kapitalistische Blutsauger und von Musikern und all das. Dann können wir keine Shows mehr machen, keine Filme mehr, machen wir nur noch politische Magazine oder was? Ja, und wenn da Leute korrupt sind bei der FIFA, dann heißt das ja nicht, dass die ganze Organisation korrupt ist normalerweise. Oh, die FIFA ist korrupt. Ja, und wo die natürlich nie drüber nachdenken, ist, den Leuten das Geld einfach zu lassen und es ihnen nicht wegzunehmen. Ja, genau, wenn ihnen noch nichts fehlt, ne? Dann macht man den Fußball weg und gibt man die Hälfte von dem Geld zurück. Ja, genau. Das habe ich auch vorhin schon gedacht. Das Thema trotzdem, Christine, nochmal, weil vielleicht ist es ja, das ist ja nicht böser Wille und es ist doch klar, dass wir alle hier irgendwie guten Journalismus wollen, in welcher Form auch immer. Aber die Frage ist. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher bei euch. Nee. Ist die Dynamik. Also, ich, das, Elfenbeinturm, Blase. Die haben keine Verbindung zur Realität, die vier Leute, die da sitzen. Null. Eine, die ja gerade in den Landesrundfunkanstalten auch stattfindet, zu sagen, wir müssen die Mittel im Rahmen von Angebots- und Ressourcensteuerung dahin bringen, wo wir Leute bisher noch nicht erreichen. Ist das nicht ein Problem, dass wir da möglicherweise wichtige Programminhalte oder wichtiger Journalismus unter die Räder kommen, weil wir zu sehr darauf fixiert sind? Also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, als Zuschauerin, Als Zuschauerin der öffentlich-rechtlichen Programme und vor allem der linearen Programme werde ich auch oft nicht abgeholt, weil es ganz viel gab, wo ich gesagt habe, es interessiert mich nicht, nicht mein Programm. Ja? So gucken viele Leute gerne, ist ja auch vollkommen in Ordnung, gibt Serien, die gucken viele Leute gerne, gucke ich nicht gerne, es gibt viele Programme, die ich nicht gerne. Ich finde es schon in Ordnung und ich finde es auch relativ wichtig, dass wir uns als Laden, der von allen bezahlt werden, auch Gedanken darüber machen, wie wir Leute oder wie wir Menschen erreichen, die vielleicht das noch nicht gucken. Und ich freue mich schon sehr, wenn es Produkte gibt, die für mich auch gemacht werden. Und ich glaube genauso, es geht ja nicht immer nur um 20-Jährige und Jüngere, sondern es gibt ja ganze, du hast jetzt vorhin die welche, ich finde diese Sinus-Debatten immer so ein bisschen Quatsch, weil ich immer nicht konsumorientierte Hedonisten. Ja, also da kann man sich jetzt dran festklammern oder nicht, aber dass man sich mal überlegt, wie man andere Leute oder wo man sie erreichen kann, finde ich schon eine relativ wichtige Debatte. Und die finde ich auch ziemlich wichtig für die Rechtfertigung des Rundfunkbeitrags. Ich würde guten Tag, Entschuldigung, sagen, hätten Sie einen Moment Zeit, über unseren Herrn und Erlöser, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu sprechen? Wir haben festgestellt, Sie schauen uns noch nicht. Wie genau stellen Sie sich das vor? Ich verstehe es nicht. Wie kann ich denn Leute ansprechen, die zum Beispiel an linearen Fernsehen gar kein Interesse haben oder die halt wirklich eher Streamer gucken oder halt auch Interessen haben, die im Fernsehen gar nicht im Öffentlich-Rechtlichen nicht abgebildet werden? Ich glaube, das ist schon wieder dieses Ding, wie neulich mit der von den Grünen hier, Göring-Eckardt. Na, die sagen halt diese Sachen, die sie halt immer wieder mal gehört haben, die ja eigentlich so richtig klingen und in ihrem Kopf. Bedeutet das dann irgendwie, lass mich machen, was ich für richtig halte, weil ich weiß ja schon, wie ich das machen muss. Ich bin ja schließlich Journalistin und ich weiß ja, wie die Welt funktioniert und deswegen lass mich hier mal machen. Ja, wenn das also abstrahiert wird, kommt da was raus, was nicht stimmt. Ich kämpfe ja für das Gute und für die Gerechtigkeit und so und deswegen jeder, der das nicht richtig findet, was ich hier tue oder so, der will ja. Und ich meine, warum? Früher, als ich Kind war oder Jugendlicher war, da waren ja auch diese großen Shows immer ein wichtiger Bestandteil. Ja. Die haben sie komplett verloren beim Öffentlich-Rechtlichen. Außer wenn der Gottschalk mal wieder aus der Gruft kommt, um nochmal Wetten, dass zu machen. Die haben einen kompletten Samstagabend verloren. Und warum? Meine Theorie ist, weil man hingegangen ist und hat aus Charakterköpfen, wie das früher war, charismatischen Menschen, die mit Ecken und Kanten, wie einem Frankenfeld, einem Kuhlenkampf, sogar einem Tölke oder einem Rosenthal, die hat man ersetzt durch halt so Optenhöfels und andere völlig farblose Hinstellfiguren, die ihren Text runterlabern und überhaupt nicht mehr diese Werf haben, dieses in jeder Fingerspitze, in einer Fingerspitze hatte Rudi Carrell mehr Talent als die ganzen Äffchen, die sie da heute für Comedy irgendwie bezahlen. Ja, aber sie lassen auch, glaube ich, nicht so viel zu, wenn du dir anguckst, was aus der Switch-Truppe geworden ist zum Beispiel, sind ja also zum Teil zumindest wohl gewechselt und machen da, dieser German oder wie er heißt, macht doch bei ZDF so eine History oder wie das heißt, ja. Das ist ja absolut schrecklich, ja. Also, dass da eben auch draus geworden ist, dass aus diesen lustigen Leuten eigentlich und ja, es ist nur noch schlecht halt. Weil die so, ja, wahrscheinlich irgendwie komische Vorgaben erfüllen müssen. Es ist halt auch immer alles feministisch geprägt und so weiter. Und halt absolut nicht anecken furchtbar. Dürfen. Ja, so genau. So ein Kohlenkampf hat halt auch mal Sachen gesagt, die dann hinterher kontrovers diskutiert worden sind am Montag. Ja. Heute, so diese ganzen Sprechäffchen kommen doch gar nicht mehr darauf, einen eigenen Gedanken auszusprechen. Das steht ja nicht auf dem Blatt. Ist ja dann ein Shitstorm oder so. Der letzte war Raab, sagt der Ulius Jui. Na ja, okay, der hat halt für mich kein Charisma, der war mir zu schadenfroh, aber ja. Und ja, wer Kuli liebt und Frankenfeld, der hat ein Recht auf Krankengeld. Das stimmt, Kingsburn. Ich müsste eigentlich langsam mal beantragen. Ich finde, wir haben die Debatte zu lange vernachlässigt. Also ich finde, wenn man uns was vorwerfen kann, dann würde ich sagen, wir haben die Debatte, und das hast du ja vorhin auch gesagt, zu lange vernachlässigt. Ich glaube, wir haben uns aufs Fernsehen verlassen, hatten das Gefühl, damit werden wir schon irgendwie alle erreichen, und haben gar nicht gemerkt, dass uns ganze Bevölkerungsgruppen auch verloren gehen. Wenn man uns überhaupt etwas vorwerfen kann, dann ist es, dass wir nicht im Internet vertreten sind, alle da auch noch beglückt mit unserer Scheiße, oder wie? Oder dass wir den Leuten nicht noch mehr Geld wegnehmen, damit wir noch mehr Programm machen können. Dass die noch mal Nase rumtanzt, oder wie, was. Die ARD hat überhaupt irgendetwas vorwerfen kann. Ja, schöne Formulierung. Die ARD hat ja erst 23.600 Mitarbeiter. Wir müssen unbedingt noch ein paar beikommen, die das Internet noch beglücken. Und ich glaube schon, dass wir deswegen eine Chance haben durch die Digitalisierung. Ich sehe das überhaupt nicht als Bedrohung, sondern als Chance, wieder auch Zielgruppen zu erreichen, wenn man das so nennen will. Ich rede immer von Menschen, weil es mir lieber ist, Menschen zu erreichen, die wir nicht erreicht haben. Wenn ich ein Beispiel hier in Berlin sagen darf, wie Asbest. Ich rede lieber von Menschen als von Zielgruppen. Ja. Das ist mir lieber. Das hätten wir früher nicht gemacht, ja. Und jetzt kann man sagen, warum nicht? Wir hätten früher alle Staffeln von Der Bergdoktor auf YouTube stellen müssen. Dann wären wir sicher jetzt schon weiter. Ja, mit euren toten Ideen wärt ihr auch 10 Jahre früher nirgendwo hingekommen. Und schon gar nicht mit der jetzigen Einseitigkeit. Aber das war ja diese schöne Doku über das dänische Fernsehen, wo die Leute gesagt haben, ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, hey, die Leute kritisieren uns für unsere Einseitigkeit. Und dann ist uns aufgefallen, ja, scheiße. Wir sagen alle dasselbe, wir haben ähnliche Ansichten. Vielleicht holen wir die da draußen gar nicht mehr ab. Und dann hat das dänische Fernsehen sich reformiert und wupp, sind die Zustimmung und die Quoten raufgegangen. Aber davor habt ihr so viel Angst, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, vielleicht haben wir einen Fehler gemacht. Ja, oder das machen wir ständig dran. Fehler. Das ist nämlich diese Geschichte da gewesen mit Hagerup, ne, in diesem Interview. Ja, ja. Das war ja bei Zapp. Und da war das ja so, dass er so sagt, ja, really listen to the people and hear what they say. Ne, das ist was der Hagerup gesagt hat. Ja. Also wir müssen Leuten zuhören und darauf hören, was sie sagen. Und weißt du noch, was dann die Antwort war von dem Zapp-Typen, der ihn interviewt hat? Nee, weiß ich nicht mehr. Er hat gesagt, but what if we don't like it, what they say? Das war die Antwort oder die Frage darauf, die Rückfrage. Was ist, wenn wir es nicht mögen, was sie sagen? Das ist genau unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ich kann den Leuten nicht zuhören, weil die sagen einfach Sachen, die wir nicht mögen. Mhm. Und was sollen wir da denn tun als Journalisten, wenn uns die Leute Sachen sagen, die wir nicht mögen? Also wenn es in unserer aufbereiteten Super-Doku ist, dann können wir natürlich die AHA-Stiftung um ein Statement bitten. Und das dann wieder so hinzufreben, wie wir es mögen. Aber wenn wir jetzt den Leuten einfach nur so zuhören, um unser Programm zu verändern, dann können die doch nicht Dinge sagen, die wir nicht mögen. Das geht doch nicht. Wir müssen nur in den Hauptstädten von Deutschland sitzen und unser Großstadtprogramm hier machen für alle. Weil wir damit im klassischen Fernsehen die Leute nicht erreicht hätten, die es interessiert. Jetzt ist es aber gelungen. Nochmal zur Erinnerung, weil wir jetzt gerade so lange geredet haben. Das ist jetzt Asbest, was wir jetzt hören. Das ist der Grund, warum wir früher nicht Asbest in Berlin gemacht hätten, weil wir die Leute da nicht erreicht hätten, die es interessiert. Okay. Asbest? Wie ist das denn gemeint? Ja, weiß ich nicht. Berlin ist wahrscheinlich asbestverseucht, keine Ahnung. Damit eine Bevölkerungsgruppe anzusprechen, auch durch Influencer, oh je, schlimm, furchtbar, wir machen uns einfach uns leicht, auch durch Influencer Menschen zu erreichen, an denen wir bisher vorbeigegangen sind. Und ich halte das, also es tut mir leid, aber das ist meine tiefe Grundüberzeugung, dass wir das auch zu tun haben. Wir sollten es nicht ausschließlich tun und wir sollten... Gemeinwohl-Influencer, wir sollten nicht die Mittel nicht darauf fixieren, aber dass wir es beginnen auch zu tun, ist doch verdammt nochmal unsere Verpflichtung. Aber was sind denn Influencer? Influencer sind Sprechpuppen. Influencer sind Leute, die von Sponsoring leben, die von Werbung leben, die davon leben, eine Schere im Kopf zu haben, wenn sie über was sprechen, damit sie keine Kunden verbrennen. Und das sollen eure Journalisten von morgen sein, na gute Nacht. Okay, wir haben noch 10 Minuten und wollten euch die Möglichkeit geben, mit Fragen oder Statements euch noch daran zu beteiligen. Ja, hier hinten. Sag mal, wie lange sollen wir die Scheiße eigentlich noch finanzieren, Georg? 12 verschiedene Rundfunkanstalten oder wie viele es sind. Jeder hat 5 Radiosender. Jeder Radiosender hat einen fucking Intendanten noch. Ja, dann 9 Orchester. Phoenix, dann haben wir Arte, dann haben wir ZDF Info, Tagesschau 24. Wie wär's, wenn ihr mal spart? Könnte man nicht vielleicht sagen, Westdeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Ostdeutscher Rundfunk, Süddeutscher Rundfunk? Guck mal, was da an Einsparpotenzial. Ja klar, natürlich, dann stehen ein paar von deinen Freunden auf der Straße, kann ich nichts machen. Weißt du, was in der Autoindustrie gerade passiert, Restle? Oder in der Zulieferindustrie? Nur ihr seid geschützt, ne, weil ihr kriegt ja 1836. Ihr müsst nicht sparen. Ihr müsst nicht drüber nachdenken, wie man effektiver das Geld anderer Leute ausgeben kann. Ihr könnt einfach weitermachen und wenn ihr mehr braucht, schreit ihr nach dieser scheiß Rundfunkkommission, damit sie euch mehr zugesteht. Ja. Anstatt mal zu reformieren. Wie viele? Warum brauchen wir diese 5x12 Radiosender? Wofür? Und wenn, wenn ihr eine Doku dreht über die Leute, von denen du gerade gesprochen hast, dann ist es eine Doku, die sagt, dass es mit dem Klimawandel nicht schnell genug geht, dass der Kapitalismus die Leute in die Krise führt und die Leute vergisst und dass wir die Steuern erhöhen müssen und das Geld von den Reichen nehmen müssen, oder wie? Das ist dann das Einzige. Ach ja, und Patriarchat, das muss man natürlich auch noch überwinden. Das kommt da wahrscheinlich auch noch drin vor. Oder dass das dritte Geschlecht neben den Frauen noch mit am meisten betroffen ist von der Krise, die uns die Männer eingebrockt haben. Das wäre eure Coverage davon, für die wir da Geld bezahlen. Sie sehen jetzt die Tagesschau mit Montana Black, Rezo und aber ich hab Belle Delphine. Fürs Letzte würde ich sogar Geld bezahlen. Das Wort zum Sonntag spricht Shoe on Head. Das wäre ja noch halbwegs vernünftig. Die wird ja da keinen Job kriegen. Und obwohl, mit ihrer momentanen... Naja, obwohl, die hat ja letztens hier den Männerbeitrag gemacht. Ja, den habe ich auch getweetet. Mit den Männern nicht klarkommen. Und da hat sie ja wieder zur alten Form zurückgefunden. Ich glaube, hier der von Short Fat Otaku hatte gemeint, dass sie jetzt zu so einer Art... dass sie jetzt den einmal im Kreis gelaufen ist. Und jetzt so eine Baerbock'sche 360-Grad-Wende gemacht hat, meinst du? Jetzt zur neuen Christina auf Sommers wird, sozusagen. Ich kann es nicht abstreiten. Ich finde die Frau immer noch sehr ein Hingucker, auf jeden Fall. Und ich höre ihr gern zu. Ja, stimmt natürlich. Aber teilweise war es halt echt schlimm, was wir da... Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich mag halt ihre Art zu präsentieren. Einfach auch. Ne? Diese trockene... Ja, mag ich. Ja, hat schon Humor, auf jeden Fall. Kann man nicht bestreiten. Simp. Ja, wir müssen unser Gamergate-Cred ordentlich Frauenhass. Passt ja nicht. Ja, aber das ist den. Okay. Aber dann würde ich auch sagen, wir beenden das dann für heute. Martyrium der Märtyrer, sonst sind wir am Ende die Kinder, die Märtyrer, die Kinder haben. Wir müssen vorsichtig sein. Ich hatte schon Angst, das geht noch 10 Minuten. Ja, ich kann nur mal so durchskippen, so wie letzte Woche ja auch, als sie die Fragen gefragt haben. Ich skippe mal. Audiobereich, ich finde da zum Beispiel gibt es hervorragende Beispiele für Journalismus. Wo denn? Ja, da hast du auch deine Radiosender. Gerade? Im Audiobereich. Wo, in welchem Bereich? Im Audiobereich, ja. Dokumentation oder Features, in dem Fall Reportagen, da gibt es viel mehr. Es gibt da dieses Format. Ja, gibt es gelegentlich. Die Weltraumaffen, das höre ich sehr gerne. Ich weiß nicht, von welchem Sender das ist, aber da sind ein paar kompetente Leute auch. Könnt ihr die nicht mal auch samstagsabends eine Show machen? Also, oder sonntagsabends? Vom NDR DBB, glaube ich, irgendwie so. MLPD. Es muss schon was richtig Hartes sein und die Person muss auch ziemlich schlimme Dinge angestellt haben. Das ist so und das ist zum Beispiel vor allem auch von Funkformaten kenne ich das so. Dann kommen sehr schöne Berichte, die sind sehr mitfühlend, das meine ich jetzt im Ernst, sehr empathisch. Aber ich denke immer, naja, also wenn ich Journalist gewesen wäre, hätte ich glaube ich noch ein paar andere Fragen gestellt, nämlich zu der ganzen System des Strafvollzugs, des Maßregelvollzugs und was es da alles gibt und eben die ganz grundsätzlichen Fragen. Wie geht man mit Menschen um, die auffällig sind? konkrete Frage gestellt zu einer bestimmten Dokumentation. Das erlebe ich selten. Für uns ist das klasse. Nicht erreiche, ist deutlich wichtiger. Und jetzt nochmal ein Disclaimer. Die Menschen interessieren sich extrem sehr dafür, was vor ihrer Haustüre passiert. Das heißt, es müssen viel mehr Leute im lokalen oder regionalen arbeiten. Aber es ist halt auch nicht so sexy wie Berlin, oder? Fernsehen gibt. Ja, nee, mein sexy. Problem ist, wenn ich sage, dass der Trend in diese Richtung geht, dass wir sagen, dass wir zunehmend diese Art von Mischformen von Journalismus, diese Art von New Journalism, wenn das stilprägend und für den Journalismus prägend ist, dann mache ich mir Sorgen. Ich habe überhaupt nichts gegen Jan Böhmermann. Ich gucke den selber gern an. Ja. Von jungen Frauen wichtig gewesen wäre. Und solche Formate werden. Schauen wir nochmal, was sie zu sagen hat. Der Fug. Arbeitet, was auch immer. Wo ich. Kurzfassen. Gucken wir mal, das klingt vielversprechend. Ich bitte ein bisschen kurzfassen. Ihr habt vorhin einmal gesagt, dass wir im Journalismus nicht Clickbait getrieben sind und gerade im Bereich da, wo die jungen Leute angesprochen werden, YouTube, TikTok, Snapchat, wie auch immer, es ist Clickbait getrieben. Also ich habe selbst für ein Funkformat gearbeitet, was einfach ein relativ nischiges Thema war und aber super wichtig, weil es halt einfach für Repräsentanz von jungen Frauen wichtig gewesen wäre. Und solche Formate werden eingestellt, weil sie nicht gut genug geklickt werden. So, das heißt nicht, dass Formate wie, keine Ahnung, irgendein Fun-Format von Funk, gerade keins im Kopf, dass das natürlich auch seine Berechtigung hat, aber die schwierigeren Formate werden aufgrund von Klicks gemessen und werden nicht weiter finanziert, obwohl sie wichtig sind. Und obwohl sie finanziert werden, auch dann noch nicht gut finanziert. Also es ist jedes Mal ein Kampf, es ist, ja, deswegen, also es stimmt Menschen nicht, dass es nicht... gibt uns Geld, die ist von meinen Freunden, ich habe mich zufällig für Funk. Ich kenne die Botschaft, wenn es keiner guckt, dann hat es vielleicht doch keine Relevanz, ne? Die Repräsentanz von Frauen, ja, kann sich sicherlich jeder vorstellen, was... Zeigt uns doch endlich mal von diesem Book erfolgreich zu sein, was mit Qualität zu machen, was die Leute sehen. Befreit uns doch endlich mal von... Clickbait getrieben ist. Vielen Dank. Vielleicht brauchen wir doch diese Fernsehen. Ich glaube, ich können viele Leute auch heutzutage spielen. Gar nicht mehr konsumieren. Ich glaube, dass wir auch sehr, sehr wenig über Medienkompetenz reden in dem Sinne und Medienkompetenzformate. Ja, weil zum Beispiel Jan Böhmermann gut findet, als Journalist ist halt keine Medienkompetenz. Das ist meine Meinung. Ja, vielen Dank. Es viele Journalismus auch in diesem Land nicht mehr geben. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr kämpft für diesen öffentlich-rechtlichen Journalismus, für diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Auch mach ich. Schorsch. Willkommen auf der Republika. Meine Kinder werden als Wärterin für den öffentlich-rechtlichen Journalismus sterben. Es sich lohnt, darüber zu streiten, dass wir diese Diskussion heute hier so offen führen, zeigt, wir müssen das, was in den Häusern geführt wird, transparent mit der Gesellschaft führen. Und dafür gibt es das Monitorforum jedes Jahr auf der Republika. Und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Vielen Dank. Es wird tatsächlich schon online in so ein Forum, wo man was reinschreiben kann. Das machen die nicht so gerne. Ne? Ja, das Forum, wo der Monitor sitzt und sich von Thilo Jung sagen lässt, wir müssen alle sterben und der Kapitalismus tötet uns. Ein bisschen dünne Rolle gespielt, der Thilo, aber gut. Hat er ja heiße Eisen vorher gehört. Ja, seine besten Hits hat er gespielt. Das stimmt allerdings, ja. Ja, aber ich meine, sagt, dass du keine Ausbildung derjenige ist, den du zu 50% spielen musst. Da hat man jetzt gerade nichts von verstanden, musst du nochmal sagen. Ich sage, was sagt das für Pendel aus, wenn du zu großen Teilen halt Thilo Jung zustimmen musst? Was sagt das für den Rest der Leute aus? Ja, das mit dem Lenken und dem Scheiß tut mir sehr leid, mein Spind heute den ganzen Tag schon. Ich habe schon einen schönen Tag an der Arbeit gehabt. Wunderbar. Also ich scheine ja zu glauben, dass es irgendwie schlauer wäre, ja, unbequeme Meinungen rauszuhalten, als sich argumentativ dagegen zu stellen. Und das lässt dann ja auch tief blicken etwas, oder? Ich habe hier halt nicht einmal eine Idee zum Sparen gehört. So nach dem Motto, hey, wenn wir das und das... Da war eine Idee. Ja, die Fußball, um dann noch mehr Haltung zu machen. Genau, und eigentlich aus moralischen Gründen. Ja, ne? Katar, weniger Katar, mehr deutsches Tar. Tata. Ja, okay, reicht dann jetzt auch, wa? Weniger. Mit der Show, ey. Weniger, ja, reicht jetzt auch. Also es ändert sich nichts beim Fernsehen, das kann man vielleicht mal als Fazit noch mitnehmen. Ne? Da wird sich nicht viel ändern. Die wussten weiter mit der vielen Kohle, ja, man, um sie so geht weiter, haben. weiter, immer weiter Richtung Online, ne? Da wollen sie ja hin. Ja, okay. Man, die machen ja schon viel online. Die ja, haben sie ja auch Regeln, was sie nicht alles dürfen oder so. Naja. Rundfunk eben, ne? Ohne Leine, ja, Rundfunk, ja, ne? Rundfunk und Rundfunk verkündet das, was der König mitzuteilen hat oder so, ne? Während Presse recherchiert. Nein, das ist, glaube ich, nicht so. Ja, wir sind am Ende angelangt. Hast du mal 23 Mark? Ist Knicklicht, Miete pro Kopf. Geht auf safespace.net. Abonniert Mammon Magazin. Genau, das sind die Kinder. Ja, genau. Ja, Sonntag, wie immer, 18 Uhr. Friday night. Tschüss. Tschüss. Ja.